Jetzt erwarten alle, dass ich was sage, oder? Aus? Nein, nein. Weißt du das? Lieber Kollege Langfeld, was würdest du? Ich weiß, du hasst es, wenn ich dir Fragen stelle, oder? Geht so, also bis jetzt hast du noch keine gestellt. Ja, nee, geht ja jetzt nicht um die konkreten Fragen, sondern du hast es, wenn ich dir wenn ich dir Fragen stelle, oder? Das hast du ja schon. Was hältst du eigentlich von? Ich aus dem Off antworten kann irgendwie und dann so räumlich. Ich weiß nicht, wie. Geht doch. Was hältst du jetzt, wie du klingst? So von hinten, so rechts. Naja, so wie du sonst doch Sendung machst eben, ne? Hm. Was hältst du eigentlich von mongolischem Kehlkopf, wir sagen? Keine Bange, keine Bange, nur so. Du wiederholst dich. Was denn? Du hattest denn schon mal einen mongolischen Kehlkopf? Nein, ich hatte mongolischen Hip-Hop hatte ich schon mal, natürlich. Aber das mongolischer Kehlkopf, wir sagen, ist ja was anderes. Das ist diese klassische. So. Nee, da in der Gegend. Nee, aber mit mongolischer, weil man könnte einfach nur pauschal. Naja, das ist also nee, Mongolei, da gibt es ja irgendwie auch Tuva, das gehört dann wieder zu Russland und so, also so verschiedene. Es gibt schon verschiedene Gegenden, in denen dieser Gesang hier gepflegt wird. Aber du könntest jetzt nicht so ein Potpourri aus verschiedenen Kehlkopf-Gegenden spielen. So ein mega. Naja, zumindest, also nee, zwei könnte ich, aber kann ich jetzt praktisch nicht. Um so ein bisschen jetzt, überzustellen. Nein, war jetzt auch nur. Wo ist denn hier meine Telefonanlage jetzt geblieben eigentlich? Ich war so frei. Das stimmt doch ja nicht. Wo ist denn die hier? Guck mal, die ist verschwunden. Die gibt's gar nicht mehr. Hast du hier unten gemacht oder was? Na, ich hab die vorhin weggeklappt. Was ist denn das hier alles? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich kenne mich ja auch nicht aus. Hier müsste doch sein. Da ist er doch immer. Da ist er doch. Na, sag doch. Du hast die aufgemacht? Nein, glaube ich nicht. Ich muss mich das selber mal erstmal anmelden. Ja, ich bin angemeldet. Oder nicht? Ach so. Und dann ist das Telefon auch an. Ich habe mich jetzt selber angemeldet. Naja, gut. Ach ja, ist okay. Aber wir machen jetzt keinen. Das sieht den Hörer jetzt nicht so. Ich will doch mal Kehlkopfgesang. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich wollte ja nur mal fragen, wie ich das interessiert. Oder so. Kennst du noch Blue Cheers, Summertime Blues? Nee. Ohne. Also, wieso noch? Naja, weil das so ältere Musik ist, die du jetzt vielleicht im Kindergarten auch hättest kennengelernt haben können. Wenn ich mal so forsch hier formulieren darf. So posch. So posch meinst du? Ja. Da sagen wir jetzt nicht, was gemeint ist, aber ich sage erstmal Tag, glaube ich, oder? Und dann fangen wir mal hier an. Oder ich mache erstmal hier, ich komme nicht aus New York. Ihr Geldchen der Flüchtigen verdienen. Der grobe Wahnsinn, ihrer Diskurs lief so stark wie die Suppe auf ihren Betten zu lernen. Ach, Raimund, die mit mein lieber Groove, steht mit dem Scheiß, wollen Piep. Ach, du DJ, trink doch diesen Fangzauber und verries deinen korrekten Schlagermann zu. Wenn du hier smurfen willst, ist es obsolet, Tonkick, aber komm bloß nicht die Turnschuhen an. Sonst schmeiß dich der Türsteher raus, nämlich hier smurft man in Mokassas. Landdiskurs, Supermärkte, Einkaufs- und Fitnesscenter. Wenn du Bruderfrauen verführen willst, dann geh ruhig hin, Hubert. Merk auf, es ist einfach anzugeben. Blonde Perücke, Gold, Kette, Sonnenstudio. Und du bist ein Star im Dorf, wo kommst du her? Johnny? Zu viele Bubus, zu viele Bubus, zu viele Bubus. Zu viele Bubus, zu viele Bubus, zu viele Bubus. In meinem Dorf gibt es auch einen Sender, der nur Schlager ausgott. Sinnlose Programme, Blasen ohne Pause. Und so wird das Land, es ist aber gewischt. Wir vergessen auch nicht, unsere Freunde vom Lokal-TV Arbeitstiere, besonders die Urlaub. Reportagen aus der Heimat, die kommen herauf der Schulter. Und die Bauern sind erstaunt, sind sich die Besten. Wir brauchen solche Dinge nicht. Rippe im Hochsauerland, hoffe ich auf Sie. Und der Mega-Blaster, der Funke aus Brüssel, ist der beste Schuss gegen Hitparade. Ich wolle nicht in New York, ich wolle nicht in Dorf. Ich wolle nicht in New York, ich wolle nicht in Dorf. Ich wolle nicht in New York, ich wolle nicht in Dorf. Ich wolle nicht in New York. Ich will den Schritt Sport mehr machen, ohne dass ich einen Geländewagen treffe. Was siehst du blöd aus in deinem Panzer? Mist, bald wird man hier gewalt bei Easter Carry gefahren. Samstagabend sind deine Deppenherrsche besoffen. Ihre GTI schleudern schon wieder. Eine kleine Angeberei wirft sie mir auf. Wieso sind die lecker nach Bier, du Telefon ohne Stuhl, ich brauch deine vielen Ps nicht, um Mädchen zu verführen. Nein, nein, nein, meine Klappe bleibt auf, solange ich hier noch Bus treffe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Bandnamen nennen soll, weil mir Französische sind irgendwie echt nicht das Beste. Nee, sag erstmal, weil ich das gelernt habe, wie man das richtig aus... Muss ich mich mal kundig machen. Naja, aber immerhin, der Song heißt, ich wohne nicht in New York. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Gleich geht's los, aber versprochen ist versprochen. Wunderbarer mongolischer Kehlkopfgesang. Uso und Ensemble Trans-Mongolia. Ansonsten wäre das hier die Telefonnummer. Wir quatschen dann auch gleich. Warte, ich sag dann noch, worum es geht. Und so, ja? Aber erstmal nochmal. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Thank you. Ungarak hieß der Song. Hosu und Ensemble, das Ensemble Transmongolia heißt die Band. Gesang des Himmels heißt die Platte, die offensichtlich in Hamburg in einer Einkaufsmeile irgendwo gibt. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Linus. Der Linus. Was? Linux, du bist Open Source. Nee, ich bin kein Computer, ich bin ein Mensch. Du bist kein Computer, du bist ein Mensch. Ja, alle nennen mich jetzt Fritz so. Immer bin ich Linux. Ehrlich? Ja. Oh. Sogar klein. Benenn dich doch um, nenn dich doch Mac OS 10.4. 10.5. Okay, wenn ich nenne mich jetzt Windows Vista, okay? Nee, dann reden wir nicht miteinander. Warum findest du den nicht gut? Naja, Open Source ist doch viel besser. Dann bleiben wir bei Linux. Linus. Linus. Ja. Linus! Ja. Sag mal, motiviert scheinst du mehr zu sein? Ja. Ja, das ist schon mal schön. Sind immer noch Ferien oder was? Was? Sind immer noch Ferien? Nee. Nein! Ja. Na ja, keine. Kann ich jetzt eigentlich so. Nein. Ja, hättest du jetzt sagen müssen, oder? Eigentlich schon. Genau. Linus! Ja. Sag mal, du hast ja hier voll auf Verdacht angerufen, ohne dass ich irgendwie ein Thema gesagt hätte. Oder wahrscheinlich nur, weil du freundlich sein willst. Das ist aber schön, Linus. Du bist so ein sympathischer junger Mensch. Nee, heute ist doch Gewaltspielblumen, oder? Was ist heute? Gewaltspielblumen, oder? Gewaltspielblumen? Nee, ist heute nicht. Nee, das war ein andermal. War ein andermal. Naja. Ich komme mit dem Internet eh nicht so klar. Genau, na, das ist ja irgendwie ganz praktisch. Heute ist Sparsamkeitssprechung. Sparsam, was? Sag mal, in Gewaltspielen kennst du dich aus, oder? Du stände dir jederzeit offensichtlich frei, morgen früh in die Schule zu gehen, Amok zu laufen, drei Lehrer und fünf Mitschüler zu erschießen, oder? Das und dann zu sagen, naja, ich hab zu viel hier spielt. Ja, genau. Aber Sparsamkeit, das ist dir total fremd irgendwie. Flaschen wegbringen, Altpapier, so Sachen, oder? Na, Möwe sammeln, wa? Nicht sammeln. Der wird ja getrennt. Nee, aber ich meine, sag mal, würdest du dich als sparsam einschätzen, Linus? Wie alt bist denn du überhaupt? Ich bin immer noch 12. Was heißt denn immer noch 12? Wie lange denn schon? Länger als ein Jahr wird's ja wohl nicht sein, oder? Nee. Also insofern musst du es nicht so betonen. Jeder, der 12 ist, ist zwischen 1 und 365 Tagen lang 12. Ja. Aber wäre jetzt kein Grund dafür, immer noch zu, also notwendigerweise immer noch zu sagen. Also 12? Ja, 12. Ja, mein... Ey, erzähl doch mal, wie ist denn so als 12? Ja. Ist so toll, ist 11. Geil, ist super, ist spitze? So wie mit 11. Ehrlich? Ja. Und so wie mit 10 auch? Nee. Was ist denn der Unterschied zu 10? Da war ich in einer anderen Klasse. Ich meine jetzt hier so vom... Hast du noch andere... Interessen. Musstest du noch mal Strumpfhosen antragen, anziehen, wenn es zu kalt wurde oder so? Ich gehasst. Oder lange Unterhosen. Aber musstest du? Mit 10 musstest du das noch? Ja, wo man die dann in die Socke stecken muss. Und heute frierst du dir lieber einen Arsch ab. Ja? Ja, klar. Ich renne noch nicht. Ja, na klar, das kommt dann mit 50 wieder, dass man Strumpfhosen oder lange Unterhosen anzieht. Ja. Weil man dann so ein bisschen Angst um ein paar empfindliche Körperteile hat. Aber zwischen 12 und 50 ist gewissermaßen so die unbeschwerte Zeit. Ach, na, dann friert mir eben ein Bein ab, ist mir doch egal. Pff, Rock'n'Roll, das ist Punk. Komm, gib mal die nächste. Man kann auch mit einem Bein tanzen. Hast du mal eine Sicherheitsnadel, dass ich mir meine Segelohren hinten am Kopf festmachen kann? Mein Vater hat bei so einer Ersteigerung eine Prothese gekriegt. Da ist so ein Typ abgekratzt und da wurde alles versteigert, was der hatte. Und dann hat er. Und dein Vater hat. Und jetzt hat dein Vater drei Beine, oder was? Nee. Wieso? Nee. Was war denn für eine Prothese? Zahn. Nee, so eine seitdem hat er jetzt 42 Zähne. Eine Beinprothese. Ja. Nee, dann hat er doch drei Beine. Ja, aber damit läuft er nicht rum. Nein, aber er hat drei Beine. Er hat zwei Beine. Na, und das dritte quasi. Die Prothese. Ja, die kann er sich ran. Kann er fünf Autos haben. Das heißt ja nicht, dass man mit fünf Autos gleichzeitig fährt. Okay, und eins steht vielleicht immer in der Garage, aber dann kann man sagen, man hat fünf Autos. Trotzdem man ja nur mit einem fahren kann. Und dein Vater kann jetzt mit den beiden Beinen, die er so unmittelbar, nicht so ohne weiteres abtrennbar an seinem Körper angeheftet hat, läuft da rum. Aber er hat immer noch ein drittes in der Garage. Also insofern kann man sagen, er hat drei Beine, oder? Er hat es immer auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Naja. Nee. Sag mal, die Witze, was man als Zwölfjähriger und da witzig begreift, ist aber noch was anderes, oder? Doch, mein lieber Freund. Und jetzt mach nicht so, sondern ist total politisch unkorrekt und alle denken, wir machen uns über stotternde junge Menschen lustig. Linus. Ja. Und ihr dein Vater dann manchmal wie so ein Spazieren mit seinem dritten Bein gesehen, aber das Gegenteil von Sparsamkeit, finde ich. Das wäre ziemlich peinlich, glaube ich. Naja, weiß ich nicht, weil ich meine, mit dir geht er auch hin und wieder spazieren, oder? Naja. Also jetzt mal ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen dir und dem dritten Bein. Ja, also. Dann würde ich mein Sonntagsspaziergang nur mit dem dritten Bein machen. Würde ich wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit erregen, oder? Ja. Ja. Naja. Mann, du bist doch auch einsichtig. Ja. Warum nennt man dich Sunny Boy? Warum heißt du nicht Werner? War jetzt nur mal so dazwischendurch. Würdest du jetzt wahrscheinlich gerne wissen, was das zu bedeuten hat, oder? Sag mal, dass ich jetzt hier so rumstottere. Aber da wird wenigstens klar, dass ich mich nicht über Stotterer lustig mache, sondern dass ich ja quasi selber ganz unmittelbar... Ich hab auch einen Freund, der stottert rum. Ja, echt? Das ist manchmal richtig lustig. Hör mal hin. Ich muss mal kurz reinhören. Nicht Sunny Boy, warum nicht einfach Werner? Warum ist das moderner? Warum? Super, genau. So, ich nenne dich jetzt auch Werner. Ey, das ist Muttern, oder? Meine Mutter. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße. Gib doch mal her. Soll ich mal kurz mit dir reden? Und sagen, dass du mir einen ganz total fitten Eindruck machst? Die Eltern. Naja, aber gib doch mal her. Ich kann mit denen vertrauensvolle Gespräche führen. Naja, das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Ich würde total deine Interessen wahrnehmen. Du musst keine Angst haben. Und sagen, dass du absolut fit, helle, ein fixes Köpfchen bist. Und dass es hier durchaus deiner Eloquenz... Wenn meine Leistung auch so entsprechen würden, dann... Die entsprechen die dem nicht? Bist du in der Schule doof? Bist du nur abends im Radio sympathisch, klug und eloquent? Eloquent? Linus! Eloquent heißt beredt. Kann man das essen? Nee. Kannst du mal nachschlagen. Eloquent. Mit Q-U-E-N-T. Wie schreibt man das? Hab ich doch gerade gesagt. Wie der U-N-T? Linus? Sieht das in der Schule echt so schlecht aus bei dir? Naja, ich habe in Mathe 5. Ehrlich? Ja, aber das ist doch scheiße. Oh, Linus, das ist aber scheiße. Ja, wir wollten zu Sparsamkeit kommen. Nee, das ist aber scheiße. In Mathe eine 5 ist doof. Linus, da finde ich auch, da musst du jetzt ab in die Falle. Du musst doch ein bisschen was lernen. Okay, aber ich wollte noch sagen, ich bin sehr sparsam mit Wasser. Genau, so eine Form von Sparsamkeit sammle ich hier. Linus, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gerne schön. Warum nennt man dich Sunny Boy? Warum nicht einfach Werner? Warum ist das moderner? Warum? Das hören wir uns jetzt an, oder? Okay. Das sind doch Fragen, die einen jungen Menschen bewegen. Alles klar. Linus, und wenn du dieser Linux-Falle... Nenn mich Windows Vista aus dem Wege gehen willst, nenn dich einfach Werner. Okay? Ja. Tschüss, Linus! nennt man nicht Sunnyboy, warum nicht einfach Werner? Hallo, wer bist denn du? Mach mal dein Radio leiser, ich werde gleich verrückt, dann explodiert hier das Studio und die Sendung ist zu Ende und der Sender ist untergegangen und du musst jetzt immer Berliner Rundfunk hören, hallo? Hier ist der Beckrich. Wer? Der Beckrich. Beckrich? No, B-E-C-K und Rich. B-E-C-K und Rich? Ist das ein Vorname? Sag mal, da bei euch in Sachsen-Anhalt, da haben sie ja keine Hemmungen, sich seltsame Vornamen, sich seltsame Vornamen auszudenken, oder? Nee, Sachsen. Bist du dir sicher? Ich bin aus Sachsen, ja. Ja, aber der Vorname klingt so sachsen-anhaltinisch ortlos. Nee, das ist eher so ein Spitzname. Spitzname? Ja. Wollen wir lieber zur Unspitzenvariante greifen? Na, ich kann nur David sagen. David! Na, siehste, das ist doch was! Mit E! Nee, mit A. Mit A. David, aber David ausgesprochen. David! Wie es halt im Osten damals war. Genau, D-E-W-I-T-T. D-E-W-I-T-T, oder genau, David. Genau, so spricht man es aus. David! Von wo rufst du an in Sachsen? Ich bin aus Boxberg, das ist... Boxberg! War doch mal große, war da nicht so Kraftwerk oder irgend so was? Richtig. Boxberg. Und da war ich auch schon mal drin. Warum? Ein bisschen Kraft holen, oder? David, geh mal rüber ins Kraftwerk. Du siehst heute so schwach aus. Nee, der Spaß sah ich ja nie aus. Bist du sicher? Leider arbeiten, ja. Du musstest ja leider arbeiten. Ja, dabei hätte man da so schön sonnen können oder irgendwo, oder? Oder spazieren gehen. Aber nein, du musstest da arbeiten. Die Welt ist ja so ungerecht. Ich muss hier beim Radio auch leider arbeiten. Ich würde hier auch gerne ein bisschen an der Decke hängen oder aus dem Fenster kicken oder so. Wieso an der Decke ging ich? Natürlich hätten die sich an die Decke hängen können. Wenn sie gewollt hätten, wäre die young. Hätten sie damals, ja. Natürlich, hätte es dem Parteisekretär Bescheid gesagt und der Gewerkschaftsgruppe, den hättest du schön an der Decke gehangen. Und da einen sozialistischen Wettbewerb ausgerufen. Hätte man damals. Durftest du nicht? Nee, ich war ja schon nach der Wende, also. Ach so. Nach der Wiedervereinigung durfte ich erst ins Kraftwerk. Ah! David! Dieses Thema heute ist, heute rufen praktisch nur Sparschweine an, eigentlich. Thema, Thema ist Sparsamkeit. Also woran man so spart? An Schweiß, an Gedanken, an so Sachen, an Zärtlichkeit, an Blumen für die Freundin. Ja. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Also klar, es gibt ja immer so ein konzentriertes Sparen, wo man sagt, da versuche ich jetzt mal sparsam zu sein, nicht so viel Geld für Alkohol auszugeben, ich trinke lieber Sternburg, zum Beispiel eine bestimmte Form von Sparsamkeit. Oder aber man spart eben an Aufmerksamkeit für andere Leute, an Weihnachtsgeschenken für die Kinder, an Blumen für die Freundin. So verschiedene Geschichten kann man ja auch machen. Also erstens, ich habe gerade einen Sternburg genannt. Na siehst du, sag ich doch. Also du sparst nicht am Alkohol, an den Ausgaben für Alkohol. Sozusagen, ich bescheiß die Steuer ein bisschen. Wieso bescheißt du die? Damit bescheißt man doch nicht die Steuer, wenn man Sternburg trinkt. Nee, aber Sternburg ist... Nee, du bescheißt die werbetreibende Industrie, die hintergehst du. Weil für Sternburg wird ja praktisch keine Werbung gemacht. Deswegen, ich finde das alle sympathisch. Also ich entscheide bei meiner Bierwahl nicht nach Geschmack, trotzdem Sternburg zweifelsohne schmeckt, sondern dass es keine Werbung von denen gibt. Dann nehme ich immer ein Bier, wovon es keine Werbung gibt, trinke ich lieber als Bier, wovon es Werbung gibt. Das stimmt. Von daher fallen Radeberger, Hasseröder, Becks, fällt alles aus. Köpi, fällt alles weg. Hasseröder ist ja wohl, boah, kann man da nur brechen, oder? Vor allen Dingen muss man ja selber noch Werbung bezahlen. So blöd muss man erstmal sein. Genau. Also, insofern... ich bin glücklich für einen Sternburg. Ja, und also woran sparst du jetzt? Wir müssen jetzt mal ein bisschen Tempo machen, weil gleich kommen die Nachrichten. Also, ich bin eigentlich relativ... Sparsam. Auf jeden Fall. Ja, aber... Ich bin Eurojobber und ich muss echt so... Ich spare eigentlich fast überall. Nee, eigentlich sparst du am Arbeitsaufwand. Weil du weißt, du hast nur einen Eurojob, oder? Dann will man nicht so viel Arbeit. Also dann schmeißt man sich nicht so rein. Würde ich jetzt hier Arbeit kriegen, würde ich ja, aber das ist ja wohl nicht das Thema. Naja doch. Bist du nun ein Eurojobber? Denn machst du ja was? Oder bist du jetzt bloß Empfänger, Hartz-IV-Empfänger? Oder bist du quasi ein Eurojobber? Ich bin ein Eurojobber und ich bin im Modellbau tätig. Ja, und da hältst du dich jetzt aber kräftemäßig zurück? Nee. Der Bezahlung an... Nee? Ja, also so. für die Bezahlung, die ich kriege, würde ich auf jeden Fall sagen, mache ich viel zu viel. Gut, scheint mir eine klare Ansage zu sein. Im Grunde war es scheiße, ich habe jetzt so schöne Musik gehabt, aber dann spielen wir jetzt nochmal das Hartz-IV-Lied, oder? Von Vicky Womit, oder? Was denn? Das Hartz-IV-Lied, das haben wir das letzte Mal mit dem Breit gehört und das war Und The White Stripes Live, das würde ich mir auch gerne. Das würde ich gerne nochmal hören. Also habe ich jetzt glaube ich nicht dabei, White Stripes Live. Muss ich nochmal gucken, aber jetzt hören wir uns erstmal Vicky Vomit mit Hartz IV an, okay? Da bedanke ich mich für den 1-Euro-Jobber. Für die schöne Konversation. Lass es sein. Genau. Tschüss, Sikowski. Schöne Tschüss. Grüße nach Sachsen-Anhalt. Nein, das war Sachsen. Sachsen. Vicky, womit war nicht mit ihrem Hartz-IV-Song? Kino im Kopf. Der nacherzählte Lieblingsfilm. Morgen Abend mit Markus Kafka. Eigentlich müsste MTV in Deutschland ja MKTV heißen, also Markus Kafka Television. So lang schon und so oft ist er dort präsent und präsentiert die MKTV News. Treue Fritz-Hörer kennen ihn natürlich auch durch seine kleinen Popgeschichten über die ganz Großen im Musikgeschäft. Nun freuen wir uns auf Kafkas kleine Filmgeschichte. Seine ganz persönliche Nacherzählung seines ganz persönlichen Lieblingsfilms. Das soll übrigens total romantisch werden. Ist ja schließlich Valentinstag. Fritz präsentiert zur Berlinale. Kino im Kopf. Der nacherzählte Lieblingsfilm. Morgen Abend mit Markus Kafka. Mehr Infos fritz.de. Kino im Kopf. Der nacherzählte Lieblingsfilm. Morgen Abend ab 18 Uhr in der Volkswagen Stadler Lounge am Potsdamer Platz Berlin. Und natürlich in allen Radios mit Fritz. Und das hört man. Ah, 22.35 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die Bundesregierung hat die erste Einigung bei den Verhandlungen mit Nordkorea über das umstrittene Atomprogramm begrüßt. Außenminister Steinmeier sagte, er hoffe, dass die Einigung ein Schritt zu mehr Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sei. Das Abkommen war in Peking unterzeichnet worden. Es sieht die Lieferung von 1 Million Tonnen Heizöl an Nordkorea vor, wenn die Regierung in Pyongyang unter anderem ihren Hauptatomreaktor stilllegt. Zudem wollen die USA und Nordkorea direkte Gespräche aufnehmen. In Zukunft könnten deutlich mehr Computerspiele als bisher in die Rubrik Killerspiele fallen. Bund und Länder wollen Kinder und Jugendliche besser schützen und wollen deshalb die Kriterien im Jugendschutzgesetz verschärfen. Das kündigte Familienministerin von der Leyen an. Demnach sollen nicht nur gewaltverherrlichende, sondern auch gewaltbeherrschte Spiele automatisch für Jugendliche verboten sein. Im US-Repräsentantenhaus hat die Debatte über die Entsendung weiterer 21.500 US-Soldaten in den Irak begonnen. Zum Auftakt übten die Demokraten scharfe Kritik am Kurs von Präsident Bush. Die entscheidende Frage müsse sein, wie man die US-Truppen möglichst bald nach Hause bringe, sagte die Parlamentsvorsitzende Pelosi. Die Demokraten, die seit der Wahl im November in beiden Parlamentskammern die Mehrheit stellen, wollen eine entsprechende Resolution beschließen. Am Freitag soll über den Text abgestimmt werden. Er ist nicht bindend, gilt aber als symbolisches Misstrauensvotum für Bushs Irak-Politik. NATO-Oberbefehlshaber Craddock hat seine Forderung nach mehr Soldaten für Afghanistan bekräftigt und an die Solidarität der Mitgliedstaaten appelliert. Der Mangel an Truppen gefährde das Leben der Soldaten vor Ort. Das sagte der US-General im NATO-Hauptquartier in Belgien. In Kanada hat der Verteidigungsausschuss des Senats gestern einen Abzug der kanadischen Soldaten aus Afghanistan gefordert, falls die NATO-Verbündeten ihre Truppen nicht verstärken. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers 6:3 gewonnen. Wetter. Heute Nacht ist es wolkig und es gibt noch etwas Regen. Die Temperaturen kühlen ab auf 5 bis 1 Grad. Am Tag ändert sich wenig. Es bleibt unbeständig, aber auch mild mit 5 bis 8 Grad. Verkehr. B107 Pritzwalk Richtung Gentin zwischen Pritzwalk und Mesendorf ist die Bundesstraße wegen Bergungsarbeiten noch immer gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Saalestraße ist zwischen Karl-Marx-Straße und Sonnenallee in beiden Richtungen gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Sonst überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder... Blue Moon. the train is moving on, on the way to Bombay. The sky is white and clear, and everyone can hear the sound of the train to Bombay. The sky is white and clear, and everyone can hear the sound of the train to Bombay. Peter, I love you, on the way to Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay. Orient Express wartet mit einer Platte von 1969 übrigens. Oh ja. Ey, Kuttner, wir sind hier in Jugendradio, da darfst du nicht immer so alte Musik spielen. Ist mir da egal. Train to Bombay hieß der Song, Orient Express, die Band. Im Grunde würde ich immer gerne noch den haben wir einen anderen Lieblingstitel, den diesen Dance for Me. Aber gut, machen wir jetzt heute hier nicht, sondern Krach machen wir, telefonieren tun wir. Thema ist klar, Sparsamkeit. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und. Und sprich und, bitte ins Mikrofon. Aha, anrufen kann man. Und zwar hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann. 0331 für Potsdam. 70 97 330. Und da! Wartet! Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wobei war jetzt nicht ganz so präzise. Da ist eigentlich hier und hier ist da. Naja, ihr wisst schon, was ich meine Frage an euch. Woran spart ihr so am allermeisten an Aufmerksamkeit für eure Nächsten? An Spülwasser in der Toilette oder an, weiß ich was, ja, hallo? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hier ist Christian. Christian, du klingst mir ja schon sehr desorientiert, mein lieber junger Freund. Warum desorientiert? Naja, weil als das Menschenkenntnis. Das schwingt so in deiner Stimme jetzt gewissermaßen mit, dass du tendenziell desorientiert bist. Und dass wir jetzt gewissermaßen auch in dieser, quasi noch in dieser so einer unbestimmten 16-Jährigkeit quasi befangen. Kann man das so sagen? Ich bin ja nicht 16. Du bist doch nicht 16. Nee. Nee, wie alt bist du denn? Ich bin 14. Sag mal, wir werden ja immer jünger. Vorhin Linus 12, 14, der nächste ist 8, 6, 3 und dann mache ich hier im Radio. Sind so die Gespräche, oder? Ja. Naja, wir können ja schon mal anfangen. Christian! Warten. Ja, du musst ja antworten. Ja. Und zwar zum Beispiel. Kannst du auch so tolle Geräusche machen? Das war ja nicht so schlecht, aber das ist, glaube ich, schon. Ja, das kann ich jetzt nicht mit einem Hörer am Kopf. Nee? Nee. Warum denn nicht? Ja, weil dazu brauche ich zwei Hände. Oder kannst du auch so hier so auf den Daumen pfeifen? Ja, das kann ich nicht. Boah, ist das unheimlich, oder? Sag mal, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt ja nicht Radio, was für 14-Jährige schon zugelassen ist. Da gruselt sie dich auch wahrscheinlich zu Tode, oder? Nee. Hörst du, der Ruf des Todes? Wie was? Hört sich eher an wie einer, der über den Dom. Sag mal, spinnst du nicht? Hört sich an wie der Ruf des Todes. In einem dunklen, kalten, leeren Wald. Wie einer, der auf den Daumen pfeift. Das wird es mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Christian, wir wollen hier heute über Sparsamkeit reden. Ja. Du merkst, ja. Sparsam sein Wort. Oh, Christian, echt nicht schlecht. Hut ab. Mein lieber Freund. Du solltest jetzt mal hier Co-Moderator werden. Wenn du schon so lange aufbleiben durftest, dann würde ich dich hier sofort einstellen als Co-Moderator. Naja. Ja, einstellen ist übertrieben. Ein Euro-Job wäre das praktisch. Ein Euro, aber dafür aber, dass du die Klappe hältst, quasi. Oder? Wäre doch lässig. Ja. Ja, musst du Mutti mal fragen. Nee, ach, die erlaubt das sowieso nicht. Erlaubt die nicht? Nee, der weite Weg nach Potsdam. Mann, dann soll Mutti mitkommen. Die setzen wir draußen hin, da ist so ein Kicker oder irgendwas, dann hat die da ein bisschen zu tun, kann sie mit dem Nachtredakteur spielen. Oder? Ja. Bei der Spitze, oder wir setzen die vom Fernseher. Was kriegt denn die immer so? Pro7? Ach, du, heute ist wieder der tolle Stefan Raab, den würde ich ja gerne mal sehen. Setzen wir Mutti da hin und haben hier jede Menge Spaß im Studio. Nee, die guckt ja kein Fernsehen, also die guckt selten Fernsehen. Naja, dann machen wir hier ein Fenster auf, kannst du rauskicken, leg ein Kissen drauf, so aufs Brett, hat zwar zu tun. Ist das so spannend bei euch da vom Fenster? Nee, aber Mutti scheint ja auch eher so eine Meditative zu sein, eine Ruhe, oder? Naja, eher das Gegenteil. Wieso, was denn? Ist die so hysterisch? Ist die total laut? Nein, das ist stressig. Also naja, wir können ja auch einen Strick ums Bein machen und draußen im Flock einschlagen und dann kann sie im Kreis laufen. Weiß ich auch nicht. Was meinst du, was dir lieber wäre? Ist er denn da? Soll ich mich mal mit Mutti unterhalten? Willst du mir Mutti mal geben? Ja, kann ich mal machen. Ich muss mal aufstehen. Gib doch mal. Ja, genau. Wo wohnt ihr denn? Wo wohnst du denn? Von wo kommst du denn? In der Nähe von Berlin. Naja. Ach so, der Potsdam ist ja hier, Babelsberg ist ja praktisch auch in der Nähe von Berlin. Ja, okay. Also dann kann es ja nicht so weit auseinander sein. Dann sind ja praktisch wie Nachbarn. Ja. Ja. Warte mal, gibst du dir mal. Ja. Wie heißt denn Mutti eigentlich? Ja? Ja, hallo. Ja, hallo. hallo. Selber hallo. Jetzt weiß ich ja gar nicht weiter. Ach was. Naja, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich Mutti sagen oder was? Klingt doch auch blöde, oder? Kannst du Katrin sagen. Katrin! Ja. Hallo Katrin! Hallo. Soll ich dir jetzt erzählen, wofür das doch liegt? Ja, wo denn? Ja. Ja, fängt ja gut an. In also der Nähe von, ich nehme an, in der Nähe. Ich sage immer, es ist S-Bahn-Bereich Richtung Strausberg, S5. Oh, das ist ja aber echt die andere Richtung, oder? Ja, also ich sag mal Berlin so, Malsdorf, Hellersdorf, Marzahn. Ich wollte hier gerade für deinen Sony Spatz, dem wollte ich gerade zu einem 1-Euro-Job verhelfen, weil der so lässig schweigen kann. Ach was. Ja, ne, und hab gesagt, er soll am Dienstag herkommen, kann er sich hinsetzen, wenn er die Klappe hält, kriegt er hinterher einen Euro, dass er schon mal ein bisschen aufs Leben vorbereitet wird, oder? Das ist super. Das ist aber, ja, aber da sagt er, na, Mutti lässt mich nicht. Hat gesagt, dann soll Mutti mitkommen, machen wir dir ein Fenster auflegen, Kissenruf, kann die ein bisschen rauskicken, weil du nicht so Fernseh kickst, kann das sein? Na, ich komm nicht zu. Du kommst nicht? Na, ansonsten könntest du hier... Ich bin alleine mit Jungs, was meinst du, was ich jetzt zu tun habe? Ach so, dann stellen wir dir hier einen Fernseher hin und dann kannst du schön Phoenix gucken. Ach. Naja, oder easy. Stefan Raab, meinetwegen, weil du willst, ist mir doch jetzt egal. Ach, Mutti, jetzt sei doch mal nicht so gestresst. Ja, natürlich, dann kannst du dich da hinsetzen, kannst du schön 3 Stunden Fernsehen kicken. Sony sitzt hier, ist quasi unter Kontrolle, hält die Klappe, macht keinen Unsinn, ist weg von der Straße, ist doch spitze, oder? Dann muss ich die dann nochmal hoch mitbringen. Ach Gott. Ja, so viele Geld habe ich. Ja, und, ewig jetzt Bio, denn, und genau, und dann schön 2 Euro und dann habt ihr da voll zu Hause Party, oder? Genau. Ja, na super. Wie alt ist denn der andere? Wie alt ist denn der andere? Der 12 wird jetzt 13. 12er? Hm. Die Sendung geht aber bis 1. Ja, ist ja nicht das Thema. Also müsste man mal sehen, ja. Ja. Naja, gut. Also, haha. Jetzt weiß ich aber, was drin ist. Ja. Na, meinetwegen, bist herzlich eingeladen. Den Weg musst du selber finden, beim Pförtner Bescheid sagen, sagst zu Kuttner und dann sag ich, ja, also wenn ich gefragt werde, ja, ja. Ja, ja. Und dann sagst du irgendwie, Katrin mit ihren 2 Bengels ist da. Juti. Und du sitzt draußen, kriegst Fernsehen und die Jungs sitzen hier und halten die Klappe. Nächste Woche, sagst du. Können wir, nächste Woche, übernächste Woche, wie so passt. Gut. Aber die müssen echt die Klappe, aber das machen die, oder? Das machen die, klar. Ja? Du weißt, dass ich die ganze Zeit schon vorhatte, irgendwie mal bei euch anzurufen, weil die ja nun ständig auf Leitung bei euch hängen. Und vor allem ist es immer so schön abends ab 10. Die beiden Peoples echt? Ja. Die rufen auch oft mal an, aber das ist natürlich abends um 10 immer ein bisschen schlecht, weil ab 10 sollten sie vielleicht auch schon schlafen. Genau, finde ich auch. Ich würde mal sagen, Dienstag ist okay, aber der Rest soll niemand ins Bett gehen. Ja. Ja, sag ich ja auch immer. Aber na, nein, doch. Und Kuttner müssen wir unbedingt noch hören. Da haben Sie auch recht. Ja, und da hat gesagt, ich will mir mal eigentlich vornehmen, dass ich da mal anrufe bei euch und mal irgendwie mache, dass sie da mal zugucken können, dass sie wissen, wie das losgeht. Also, dass das so kommt. Ja, die Idee hatte ich schon. Ach, na, das ist doch nicht schlecht, oder? Ja, passt jetzt wirklich. Naja, dann machen wir das so. Dann machen wir das. Ja, aber ich meine, ich kann jetzt hier irgendwie Feuerzauber veranstalten, will ich nur sagen. Ich muss ja arbeiten, die Jungs sollen die Fresse halten. Und du kannst Fernsehen kicken. Okay, dann machen wir das so. Ja. Nächste Woche, übernächste Woche oder in drei Wochen. Wie so passt. Ja, nächste Woche, weil der Große jetzt auch gerade Praktikum hat, da kann er auf Arbeit vielleicht eher schlafen als in der Schule. Kick mal. Kick mal, naja, genau. Und hinterher ist ein Euro. Super. Okay, ja. Na dann danke ich euch erstmal für, danke ich dir für den Anruf. Ja, na, ja, gib dem Sohn, dem Sohn noch eine Kopfnuss und schick ihn aber nicht zu früh ins Bett. Der liegt ja, die liegen ja weder im die Bett. Liegen. Und ich suche mal ein Telefon, wenn es ach ist. Ach so. Aber die haben die Telefonnummer bei sich. Ja, aber die sollen da keine Kerze unter der Bettdecke anmachen. Wie ist ja, junge Menschen sind ja manchmal ein bisschen so verpeilt und dann wundern sie sich, wenn die Wohnung brennt. Ja, ja, genau. Oder? Da muss man ja ein bisschen aufpassen als erwachsener Mensch. Eben, immer voll zu tun. Gut, Mutti Katrin, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, okay, dann sehen wir uns nächste Woche, denke ich. Gut, genau, und jetzt sag mal den Jungs, die sollen das Radio total laut machen, weil jetzt mache ich nämlich Musik, dass die mal ein bisschen erschrecken. Gut, dann werden die Wände hier wackeln. Genau. Eigentlich, dass das Team stört hier. Okay. Okay. Tschüss. Dann, ciao. So, Mutti Katrin, die Bettdecken sind jetzt bei den Jungs wahrscheinlich weggeflogen. Kannst du wieder zudecken? Nicht, dass die sich was wegholen. Gitter, Wolf, wartet. Da, also muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den Song direkt, naja, kann man aber hier. Wild Bikini Girl, Dead Rock, die neue CD von, das sind so junge Stressjapaner mit so Gitarren-Terror, Post-Punk, Gitarwolf. Aber eben total prima Musik, wie ich finde. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So zwischendurch mal was ganz kurz, was ganz kurz, was nur was Geheimnisvolles. Adolf Wölfli, Fledermaus. Hat er zwölfi, geht er draus. Zitter a Liese, Wiese diese, in der Krise, flattere Witte. Super, oder? Total geheimnisvoll. Wir reden heute hier über... Adolf Wölfli, Fledermaus. Hat er zwölfi, geht er draus. Zitter a Liese, Wiese diese, in der Krise, flattere Witte. Kehr. O Bauernknecht, o schnödes Recht, 1908, Adolf Wölfli, Patient Waldau. Boah, oder da wissen wir überhaupt ja nicht, was das soll, oder? Wir reden heute über Sparsamkeit. Das Schimmern zweier Sterne in einem finstern Gang, erblickt man aus der Ferne, es wird mir Angst und Bang. Ich schleiche auf den Zehen heran bis an die Wand, wo unter herben Wehen ich meine Liebste fand. Fünfhundertzweiundneunzigstes Lied, 173 und 16 plus 473 und 17 Tenor. 1. Der Skisport hat eine Wiegebritt, eine Krinoline Witt. Der Skisport hat den Giegegritt am Füdlen in den Wübenit. Kehr, nimm Zittere mit und Rittere Gritt, ein Giege Witte. 16 Kehr, 1. Wiege. 16 Kehr, 1. Giege. 16 Kehr, 1. Stiege. 16 Kehr, 1. Schiege. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, wer ist denn da? Hi, lieber Kutti. Mensch, wie geht's hallo. Denn, Silvia? Also gehen Sie gar nicht Süße. Ach, mein Süßer. Silvia, für die blöden Witze bin ich zuständig. Alles Gute nachträglich, mir wurde, du hattest doch, ne? Soll ich mal noch was verraten? Ja. Letzte Sendung war 15 Jahre. 15? 15 Jahre Radio. Nee, warte mal. 15 Jahre Sprechfunk. Ich gibt's ja erst seit 93. Ja, die Sendung gibt's aber schon ein Jahr länger. Ach Quatsch, echt? Ja, 7. Februar 92. War die allererste Sendung. Aber hieß es noch nicht Fritz oder wie? Da hieß es noch nicht Fritz, aber Sprechfunk hieß es schon. Ich im Übrigen hieß auch schon Kuttner. Ah ja, wirklich. Ah ja, kick mal ihn an. Wie lange ich schon Kuttner heiße, oder? Das ist ja unglaublich. Wie lange eigentlich? Silvia! Das sag ich nicht. Da bin ich irgendwie so Diva-mäßig, da bin ich mal Lena Dietrich-mäßig und fälsche mein Geburtsdatum. Ich bin jetzt die nächsten 40 Jahre 29. Ach Gottchen. Oh Gottchen. Silvia! Spahn! Spahn, ja. Jahrelang Arrest in Tempelhof, keine BVG fahren, nur noch mit dem Rad fahren. Was heißt denn Arrest in Tempelhof? Na, natürlich. Ach so, du sparst quasi an den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln. Natürlich. Aber da gibt es ja zwei Möglichkeiten zu sparen, nicht zu fahren oder schwarz zu fahren. Nee, ich mach kein Unrecht. Du machst kein Unrecht, das heißt, du fährst da nicht? Genau, ich fahre nur Fahrrad. Du machst überhaupt gar kein Unrecht? Aber manchmal kippst du ja doch eben hinter die Binde, oder? Natürlich, prüfe mich bei der Polizei, bei der ich mich da entschuldigen wollte. Warte nochmal. habe ich doch vor 2 Wochen auf einen Anruf verantwortet. Ich brauche, musste mich dann leider mit der Polizei prügeln. Ach, oh Mensch, ja, und das nennst du, ich mache kein Unrecht. Sag mal, findest du Schwarzfahren nicht etwas harmloser, als sich mit der Polizei zu prügeln? Hätten mich auch erschießen können, weil ich krank war drüber. Ja, hätten sie dich als Schwarzfahrer auch. Wieso, was macht denn der Verlobte? Der hört zu, wahrscheinlich. Ach so, na, wieso wärst du dann wegen Erschießen dankbar geworden? Du hast doch einen gewesen, du hast doch einen Verlobten. Das hat doch mit meiner Krankheit nichts zu tun, weil meinst, was ich für ein Leben führe, wie beschissen mir das geht. Wieso, aber wieso geht's denn jetzt so beschissen? Weil ich immer diese beknackten Stimmen höre. Ah. Ich habe nie Ruhe. Wenn du machst deine Sendung, du kannst sagen, so jetzt ist Feierabend. Und ich bin das jetzt stimmt. Du kannst aber hast einfach, du dir doch nicht mal... Du kannst abschalten. Ich kann nie abschalten. Und hast du dir nicht so ein, du musst dir mal so einen Abwehrzauber überlegen, glaube ich. Also die Therapie, die bei mir hilft, ist Musik. Aber ich habe nicht immer Lust, Musik zu hören. Aha. Man möchte auch mal Ruhe haben, ey. Aber wenn du dir vielleicht selber was ausdenkst, ja, hab ich was dagegen hilft. Richtig? Richtig so mit Knoblauch und Vollmond? Und 3 Kreuze schlagen und die Stimmen verdammen? Hm. Vielleicht hilft das. Nee, gut, nee. Meinst du nicht? Hm. Nee, müsste man mal ausprobieren. Naja, musst du zu mir kommen, musst mir dabei helfen. Nee, musst du dir, glaube ich, selber ausdenken. Entweder man schlägt irgendwo nach, aber was man dann nachschlägt, ist, glaube ich, nicht besser als das, was man sich möglicherweise selber ausdenken kann. Na, ist ja. Das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Dass man so richtig was findet. Aber da musst du dich wahrscheinlich konzentrieren. Du, ich bin seit 20 Jahren in Behandlung. Naja, die können dir nicht helfen, oder? Mir kann kein Mensch helfen. Siehst du, außer du. Nee, ich kann mir auch nicht helfen. Ja, was ist denn aber mit Jesus? Na, Gott kann mir helfen. Gott. Aber der hat gerade wieder was anderes zu tun, oder was? Ich meine, es gibt ja auch noch andere Probleme. Auch naja, stimmt. Mich, naja, aber trotzdem könnte er doch mal wenigstens über 2-3 Sekunden für sich Zeit nehmen, findest du nicht? Also, wenn ich Gott wäre, würde ich es machen. Ja, du bist aber nicht Gott, du ja. bist nur Jürgen Kuttner. Ja, leider. Der Yogi-Bär. Silvia. Naja, so ist es. Was erzählen Sie denn, die Stimmen? Dass ich ein kleines Kindlein bekommen werde. Naja, gut. Könnte man ja mit leben, oder? Naja, und Emanuel Christoph Karl soll er heißen und er wird der Sohn Gottes werden, ne? Naja, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, oder? Also ich meine, den Namen, mit dem Namen ist schon okay, aber Sohn Gottes, würdest du jetzt glauben? Da spinnen die doch ein bisschen die Stimmen. Das war im Jahre 2001, da war ich 6 Wochen im Wenkebach gewesen und da hat der Erzengel Gabriel zu mir gesprochen. Wisst ihr, ob den kennst, ich habe es hinterher kennengelernt. Ja. Habe es hinterher erfahren, dass du der Verkündiger von Maria war. Ja. Und der hat es mir erzählt und ich war schon so weit, weil ich auch ein bisschen korpulent bin und einen dicken Bauch habe. Da dachte ich, dass ich den schon gleich kriege. Ich habe mir auch schon eine Schüssel hingestellt und ein Taschenmesser für die Geburt, war. Ja, echt wahr. Ich glaube daran und ich weiß es nicht. Ich zeig auch meine Periode nicht gekriegt. Naja, aber da macht ja, glaube ich, einer was vor, oder? Ich meine, von 2001 bis heute ist schon eine Weile. Ja, natürlich. Aber immer wieder erzählen sie das. Dann noch dieser Erzengel Gabriel. Und ich war letztens mal mit Bekannten bei den Adventisten gewesen. Da gab es nach dem Gottesdienst so eine Gesprächsrunde. Ich habe gefragt, ob Erzengel lügen können. Da haben die gesagt, nee, war. Ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich können die Erzengel selber nicht lügen. Aber kann sich ja jemand als Erzengel verkleiden. Meinst du, der Teufel war das? Ich weiß jetzt nicht, ob der Teufel oder irgendein anderes Arschloch, aber wenn einer sagt, puh, ich bin der Erzengel, Dings da, bababa, und dann glaubst du erstmal. Ich weiß nicht. Hab so gute Karte. Ich zünde dem Erzengel, glaube ich, seitdem auch eine Kerze an immer. Was hast du? Eine Kerze an, ach so. Und hab auch ein Bild von ihm. Und? Seitdem kommt er nicht mehr, oder wann? Nee. Siehst du? Der wart nicht. Er hat schon lange nicht mehr gehört. Na, sei froh. Ich meine, siehst du, da hast du angefangen mit der Kerze, die hilft doch, oder? Ja, du, ich habe immer meinen Altar hier zu brennen. Eine Kerze für den lieben Gott, eine für Jesus Christus und eine für den Heiligen Geist. Naja, pass bloß auf, dass deine Bude dich abfackelt irgendwann mal. Nee, kann nicht passieren. Nee? So Teelichter oder wie? Ja, Teelichter und eine standfeste Kerze. Ja, naja, dann ist gut. Als gelernte Floristin ist man mit Feuer umzugehen. Mensch, Silvia! Ja, Mensch. Was können wir denn jetzt mal machen, dass es dir wieder mal ein bisschen besser geht? Aber sag mal, der Bruder Alkohol ist jetzt aber auch nicht gerade. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Happy Birthday, lieber Rainer. Okay, Happy Birthday, lieber Rainer. Silvia, denn würde ich dir für deinen Anruf danken, okay? Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir was. Dir auch. Schöne Nacht alles noch. Alles Liebe. Tschüss, dein Süßer. Tschüss. Tschüss, Baby. ich bin von Erzengel Gabriel verkündigt. Tschüss. So, dann machen wir jetzt nochmal kurze Musik. Zelda mit Yas Yas Gazetechi Yas. Und dann hören wir den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Und dann geht's hier weiter. Und wir reden eigentlich über Sparen. Das hier wäre dann die inzwischen könnt ihr euch auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70-97-330. Schenkst du deinem Gott Vertrauen, fliegst du nicht im Abendwind. Willst du große Häuser bauen, nun so spott dir selber, Kind. Überall, in allen Festen, sing ich Halleluja dir, trinke stets vom Allerbesten, denn du bist doch wieder irr. Ich kann meinem Gott nicht dienen, ist zu weit entfernt von mir, reitet stets auf anderen Schienen, zisch und geifert wie ein Tier. Bir de bizim köyden asırlanmış elleri de yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz bankada parası olan kulları yazma onlara aldanıp yolundan asma şehirden asfalt geçen yolları yazma bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi bahçendeki gülleri yazma haksız yere genç öldüren elleri yazma doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz yıkılanları yazma bir de Türkiye'de dul kalan dulları da yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun nach ein paar Unklarheiten zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, im Flugzeug von Paris nach Dublin, als wir plötzlich unsere eigenen Stimmen aus dem Lautsprecher hören. Hab ich doch schon mal gehört. Sag mal, wir sind hier in der Zeitschleife. Ja, aber allerdings. Um Gottes Willen, ist das schrecklich, oder? Das ist absoluter Science-Fiction-Roman, in dem wir uns hier bewegen. Ich würde eher sagen, das ist hier sowas wie... Na, wie heißt denn das? Was? Na, was es da im Fernsehen gibt. Welchen Film? Kein Film, so eine Sendung. Welche denn? Hier, wo so wildfremde Menschen zusammen in einem Haus wohnen. Das klingt ja interessant. Na ja. Und worum ging's da? Ja, nichts, das war ja der Witz. Toll. Ja. Ich finde, Fernsehen ist eine Verdummungsinstitution. Naja, so pauschal kannst du es auch nicht sagen, aber... Guckst du immer Arte, Dreisat, ZDF Theaterkanal und N24? Ich hab's, die Sendung hieß Big Brother. Ach so. Kennst du? Ja, die ist so super schick, finde ich schon. Ja, weil die auf ganz eigene Art das sichtbar macht, was in unserer Welt unsichtbar bleiben soll, nämlich der Übergang des Privaten ins Öffentliche, der Nussschale der Intimität zur Welt der Überwachungskameras an jedem Ort. Also der Welt, in der wir leben. Ja, genau. Und die sich jetzt hier mal wieder manifestiert hat. In dieser Aufnahme von uns gerade. Das ist eine Frechheit. Tja, was willst du machen? Sehr geehrte Fluggäste, in Kürze werden wir Ihnen Aufnahmen präsentieren können, die unsere Überwachungskamera auf der Bordtoilette im vorderen Bereich des Flugzeuges von verschiedenen Mitinsassen gemacht hat. Wir wünschen jetzt schon viel Vergnügen. So was wird ja auch viel zu wenig gemacht. Ne? Genau. Hast du das Gefühl auch? Ja klar, Mann. Ja, und wer aufs Klo muss, der ist ja auch selber schuld. Haha. Hey Mann, jetzt halt nicht, du musst dringend aufs Klo. Nee, machen wir nicht. Ich meine, sowas macht man ja normalerweise auch auf dem Flughafen vorher. Genau, so sieht es aus. Ich finde, dass die Crew hier im Flugzeug ganz gut drauf ist mit solchen Späßen. Ja. Glaubst du, dass du immer gut drauf sein könntest? Oder würdest du immer gut drauf sein wollen? Naja. Ich schon. Naja, aber es kann einfach nicht jeder. Tja, und zeig dir, sagen wir, woran es liegt? Na? An mangelnder Herzensbildung. Ach so. Ja. Aha. Sowas hat man bei mir ja auch nachgewiesen. Echt? In der Fetogenese bilden sich zwischen den Herzkammern nämlich so Löcher. Die wachsen dann nach der Geburt eigentlich relativ bald zu. Ach so. Bei manchen Menschen aber eben nicht. Das ist ja schon mal ein Hinweis auf fehlende Herzensbildung. Nicht auf mangelnde, sondern mangelhafte Kardiogenese. Wärst du denn gerne herzensgebildet? Ja klar, ich war dann auch beim Arzt ein paar Mal, aber es ist ewig her und seitdem, keine Ahnung. Kann also gut sein, dass mein Herz irgendwann einfach mal aussetzt und ich einfach, zack, umkippe. Tot. Mann, jetzt hast du mich atmosphärisch total runtergezogen. guck mal da auf dem Bildschirm, der Typ. Ist das wie... Auf dem Klo! Wie geil ist das denn? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Bierhafen, etwas unspezifischer Song, weil eigentlich hört immer noch so charmante, von einer japanischen Sängerin in eher so Pidgin-englische sungende Stimmchen dazu. Bierhaf, gerade meine, wie soll man sagen, Lieblingsband. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden ein bisschen über Sparsamkeit. Insbesondere würde mich natürlich so ein eher, sagen wir mal, selbstkritischer Blick an euch interessieren, wo ihr spart und so, sagen wir mal, tendenziell eher vielleicht dann doch an einer falschen Stelle. Klar kann man da sparen und kann man hier sparen und sagen, dafür eben nicht so viel Geld aus, aber man kann natürlich blöderweise auch eben an Aufmerksamkeit oder so sparen. Hallo, wer bist denn du? Also gewissermaßen genau das klassische Sparschwein. Hallo, wer ist denn da? Kuttner? Nee, wer soll denn hier wohl sein? Wo hast du angerufen? Kuttner, schön, dass du anrufst. Hier ist Werner. Ja. Werner, Werner, Werner, Werner. Aus? Sunnyboy, nee, warte, wo wollen Sie? Ist irgendwo aus Besten See. Ja, genau. Ja. Nee, folgendes Ding, ich habe gehört, du willst fragen, wie du sparen kannst. Nee, ich will nicht fragen, wie man sparen kann, sondern ich will mich hier mit Sparschweinen unterhalten, mit Leuten, die sich selber als Sparschwein begreifen. Ich bin nicht schweinisch. Nein, nicht schweinisch, sondern die einfach gewissermaßen an Herz sparen letztendlich. Ja. Nee, da spare ich gar nicht dran. Ich gebe zu, ich spare nicht. Das ist mein Problem. Also ich, im Grunde genommen hätte ich nicht anrufen sollen. Weil Sunny Boy? Lass mich doch mal. Ja. Sunny Boy, ich habe noch mal eine Frage. Schieß los. Dich nennt man ja Werner. Nicht wahr. Was hast, denn? Hast du dich vorbereitet oder was? Hast du gewusst, dass ich nochmal anrufe? Nee. Aber du hast vorhin noch nicht zugehört. Ich habe vorhin schon mal gespielt. Da war ich noch mal. Genau. Aber ich finde, Werner ist voll ausdruckskräftiger. Werner ist echt Sunny natürlich. Boy. Aber jetzt, ich kann natürlich jetzt nicht anders, als dich Sunny Boy zu nennen. Gut, okay. Um dann anklagend die Frage ranzuhängen. Na, den Song hättest du gerne, oder? Ja, den hol ich mir. Naja, mach mal. Pass auf, ich wollte ja sagen, wie du sparen kannst. Na, ich will ja nicht wissen, ich will ja nicht sparen. Ich spare ja auch immer an der falschen Stelle. Na, dann helfen wir uns praktisch gegenseitig. Und zwar habe ich mir das Ganze so gedacht, ja? Wie alt bist du, Werner? 22. Schon mal schlecht! Aber ich, also... Alter, du bist zu alt für den Sender. Echt jetzt? Ja. Warum? Was für ein Publikum sprichst du denn an? 16. Habe ich ganz... Naja, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, ja? Ja, also sag mal. Vom Alter, was ich schon gelebt habe, bin ich 22. Aber Verhalten vom so geistigen... Aber wie, sag ich mal, 15,5, also... Genau, das würde ich gerne glauben von der geistigen und moralischen Reife, quasi. Nee, geistig und moral... Also geistig ist schon wieder anders, aber moralisch halt, so, wisst ihr? Ja? Was heißt denn das da? Naja, dass ich schon, also sag ich mal... Also ich verhalte mich gerne wie ein Kind, wisst ihr? Ja, das würde ich gerne. Was? Rufst nachts wild fremde Radios an zum Beispiel. Ja. In absolut kindischer Art und Weise. Ich wollte ja sagen, wie du sparen kannst. Ach so, dann sag doch mal. Wie du 2 Euro sparen kannst. Wie denn? Indem ich die beiden Jungs nicht einlade. Genau. Und ich komme. Weil, pass auf, ich war schon mal bei dir. Nein! Ich wollte auch den Euro haben. Ja. Und diesen Abend habe ich meinen besten Kumpel, der kennt dich ja. Ja. Und meinen Vater mitgebracht. Und mein Vater kannte dich noch nicht. Ach so. Zum Beispiel vom Videoschnipselvortrag oder so. Und dann seid ihr nach Hause gekommen und dann hat dein Alter dich aber vermöbelt, dass es seine Freude hatte. Weil er nicht vorgestellt werden wollte. Er hat nur gesagt, wir fahren nie wieder zu Kuttner. Immer wenn ich jetzt sage zu ihm, Papa, fahren wollt mit Nico nach Berlin, Party machen, aber nicht zu Kuttner. Warum? Na, weil du den Abend den Eurojob da gemacht hast. Was? Ach so, da im Theater. Und, ja, und die sind ja gekommen, um dich zu sehen. Also das war super, da habt ihr doch aber auch einen Euro gekriegt. Und na, außerdem war ich ja auch zu sehen. Nein, wir sind ja abgehauen, als ich ja da geblieben. Ich hätte mich gerne... Oh! Wisst ein bisschen weiser geworden, gerne mit anderen Leuten natürlich gesprochen. Den wollten ja Spaß haben, den Abend, wisst ihr? Oh, nee. Das Bier, was wir uns vorher gekauft haben. Das war ein lehrreicher Abend, der 1-Euro-Abend. Ja. Jedenfalls wollte ich jetzt einfach nur sagen... Ja. Würde ich nächste Woche Dienstag rumkommen? Ich bringe auch noch zwei alkoholfreie Plastebier mit. Ja, ja, nischt. Gibt's nischt. Nischt. Wie, nischt mitbringen? Nischt. Nee, gibt's nischt. Gibt kein Euro. Gibt's nicht. Nein. Ich bin jetzt hier erstmal beschäftigt mit den jungen Asozialen, die immer noch wach sind wahrscheinlich und ihre Bettdecke mit der Kerze liegen. Ich würde dir ja einen Euro geben nach der Sendung. Und ich quatsch auch nicht dazwischen, wenn du mit mir telefonierst. Das klingt ja wie Bestechung. Ich würde mich halt nur mit dir unterhalten. Sag mal, ist das hier wie wenn, also sagen wir mal, oh ja, ey, heute gehen wir mal für 1 Euro Kuttner kicken oder was? Nischt? Nee. Nächster Videoschnipselvortrag ist 1. März, da kostet es aber richtig Eintritt. Na, ich will mich ja mal privat mit dir unterhalten. Nee, ich bin ja nicht privat. Ich bin ja praktisch nur öffentlich, nur dienstlich. Das ist ja schlecht. Natürlich, das ist ein hartes Leben, du glaubst es nicht. Das ist, wenn du dein ganzes Leben lang immer ernsthaft dienstlich bist, praktisch. Ja. Ich bin praktisch wie Horst Köhler. Ich bin quasi wie immer Bundespräsident. So, da kann man sich nicht einfach so geben lassen. Horst Köhler kann sich das eben nicht erlauben, vollgekotzt und besoffen im Rinnstein zu liegen. Er ist Bundespräsident. Er repräsentiert alle Deutschen. Der Bundespräsident, hast du von dem schon mal gehört? Von welchem Land denn? Na, von unserem. Ach so. Horst Köhler, der Sparkassendirektor. Horst ist Repräsentant, verstehst du? Und bin ich auch. Ja. Verstehst du, ich kann es mir auch nicht erlauben, bekotzt im Rinnstein zu liegen. Sind wir ja alle. Trotzdem, aber ich habe natürlich, aber die tiefe Sehnsucht danach, mich einfach mal gehen zu lassen. Einfach mal privat zu sein, einfach mal icke zu sein. Einfach mal alle fünfe gerade sein lassen, blauer Montag und sowas, verstehst du? Geht nicht. Ich hab das Gefühl, ihr habt das Maste. Nein! Nein? Nein, ich repräsentiere! Du bist nicht du selber? Nein! Ich bin jemand anders! Das ist schlecht. Aber ich meine, der andere, der ist total okay. Der ist total super, der ist sympathisch, absolut nett. Aber trotzdem bin ich der andere. Na, weil ich mache immer genau das, wozu ich gerade Bock habe. Echt? Ja, nee, ich gar nicht. Na, frag mich mal, was ich jetzt machen würde. In der Badewanne sitzen. Am liebsten. Möchte ich ja nicht wissen. Das soll ja nicht öffentlich sein. Ach so, naja, gut. Nee, habe ich jetzt nur mal so gucken lassen. Ja, ja, ja. Also, dass du einfach mal merkst, wie groß die Differenz zwischen Rolle und Geroltem ist quasi. Ja. Mensch, der möchte ja echt nicht Mensch, in deine Haut stecken. Ja, na, aber ich aber auch nicht. Ja. Zumal mir die auch zu clean ist, die Haut. Ja. Verstehst du, meine Außenhaut ist quasi 1,67 von der Höhe. Ich selber bin praktisch aber eigentlich 1,78. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass ich mich in meiner Haut immer bücken muss. Ja. Das tut weh. Da kriegt man Rückenschmerzen und von. Da kann man nichts machen? Da kann man nichts machen. So von wegen weil das ist eben meine Rolle. Oder einfach ein bisschen spitzen Idee, Hauttransplantation. Ja, oder in ein Wachstuch einwickeln, oder? Ja, vielleicht genau, wächst er dann. Genau, spitze. Ja, super. Ja, das kenne ich alles. Not macht ja, läuft dich, ja. Nee, sag mal, dein Vater. Ja. Na, der ist mir ja aber auch einer. Der soll mal jetzt mal. Nee, woher soll ich den kennen? Fahrschule Klose. Oh. Ups, hat der eine Fahrschule? Ja. In Königs Wusterhausen. Na, das brauchen wir nur wirklich. Wir fahren doch genug Idioten unterwegs rum. Ich finde, alle Fahrschulen sollten Schluss gemacht werden. Wer jetzt einen Führerschein hat, hat den und die anderen sollen laufen. Ja, deswegen macht er jetzt auch Fahrsicherheitstrainer. Für die, die schon einen Führerschein haben. Genau. Na, das ist okay. Brauchst du mal ein Fahrsicherheitstraining? Nee, überhaupt gar nicht. Ja, unter Freunden heißt es Idiotentest, oder was meinst du jetzt? Nee, wirklich. Ja, natürlich, klar. Ich höre deine Sendung schon lange. Ich denke, du bräuchtest mal einen Idiotentest. Kennst du nicht ja, Linte? Ja, super, vielen Dank. Wen? Linte, da in Europas Größe. Nee, warte, das ist so, weißt du? Ja, also, sag doch. Ich höre dich immer zwischendurch und ich sehe auch... Was heißt hier zwischendurch? Du musst mal konsequent hören. Ja, dann hättest du nämlich gleich von Anfang an hättest du den Song in seiner vollen Glänze hören können. Was wolltest du sagen? Wollte ich dir gerade sagen, wie schwer das ist als Honeyboy, wenn ständig irgendwelche Mädels bei dir klingeln. jetzt hau mal hier auf. Ja. Na, dann gehst du aber eben nicht ran. Ist ja nicht so schwer. Genau, warum? Die haben alle einen Schlüssel für meine Wohnung. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Nee, hast ja recht. Ja, klar, nee. Genau. Jedenfalls sieg dich im Videoschnipselvortrag und... Und wie sieht der aus? Total super, oder? Ja, absolut so, wie du, wenn du da stehst, siehst du, und dann ja, immer also Scholli, rumhippelst genau. Und deine Hände komm, immer... Komm, Vorsicht, so Vorsicht, Vorsicht, nee, wirklich, ganz ich, langsam, ich ganz ich, ruhig. Du mir jetzt nicht, jetzt setz dich erstmal hin, ganz ruhig, Brauner. Ich liege. So, dann bring mal am 1. März deinen Vater mit und dann ist gut. Mhm. Warte, nee? Der ist... Der ist verstockt? Hm? Der hat, ja, wisst ihr, der erste Eindruck zählt, siehst du, und den hast du bei ihm verkackt. Echt? Hm? Naja, will ich deinen Vater beeindrucken? Nee. Nee. Wobei der eigentlich cool ist, der ist eigentlich so wie wir. Na, glaub ich nicht. Sonst hätte er das erkannt. Offensichtlich nee, ist er doch nicht so wie wir. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Na, frag doch mal. Mit deiner Sendung? Ja. Also, machst du die eigentlich? Ja, die weil du jetzt sagst, ja, klar mach ich die. Du repräsentierst und so. Natürlich mach ich die. Das ist doch, machst du das wirklich aus freien Stücken? Denkst du dir das alle, oder hast du... Nee, ist so ein Resozialisierungsprogramm. Weil ich mal in der Vergangenheit ganz schlimme Sachen gemacht habe, muss ich jetzt 20 Jahre Sendung machen. Um, als Dienst einer Gesellschaft. Naja, weil ich finde, deine Sendung kommt ja immer so ein bisschen so rüber, schon, sag mal, also... Finde ich aber auch. Wie toll der Kommunismus so eigentlich ist. Ich meine, ich finde ihn gut. Ich finde ihn besser als den Kapitalismus, ja. Deswegen kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, ja? Dass Leute, die, die der Meinung sind, du musst mal was Gutes für das Volk tun, ja. Der Meinung sind, dass auch, also... Nee, die wird ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Da lernen ja. Die dann auch jede Menge dabei. Aha. Ja, genau so ist es. Nee, aber ist cool. Na, sag doch. Mach weiter so, ich werde immer wieder anrufen. Na, das freut mich ja. Na, das freut mich ja. Na, das freut mich ja. Du willst ja deine Privatsphäre schon. Genau, 1. März, wa? Volksbühne. Da kannst du mich besuchen. 1. März, warte mal. 1. März, glaube ich, oder? Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Nee, da kommt Tina, hat sie gesagt schon. Dann bringst du Tina mit. Packt euch schön eine Plastiktüte mit BHs ein, habt da was zu werfen am Ende der Veranstaltung und hinterher was zu erzählen und dann könnt ihr noch schön ein Weinchen trinken gehen. Na, dann machen wir das so. Letztens hast du ja auch da gesessen, haben wir uns nie gewusst. Ja, was ist das? Wollen wir uns jetzt hinsetzen? Will er seine Privatsphäre haben? Natürlich. Natürlich weit hinsetzen? Nee, Privatsphäre. Privatsphäre. Ja, aber so mal als Binker einen Tag sagen kann man schon. Ja, na toll, nee. So, Werner? Kann ich ein Autogramm haben, so. Nee, so ja. Nicht. Ich meine, ich bin ein richtiger Fan, weißt du? Ich bin nicht so oberflächlich wie alle. Ja, nee, ist klar, die anderen sind ja so oberflächlich. Kuttner ist lustig, ja. Du machst eine lustige Sendung, weißt du? Ja. Also ich finde, also ich würde gern mal wissen, wie du tickst, so. Ja, weißt du? Aber das weiß ich ja selber nicht. Denn ich gehe wieder zum Arzt, aber der kann es mir auch nicht sagen. Echt nicht? Psychotherapeut. Der sitzt da wie vor einem Rätsel. Und versucht quasi, stochert immer noch mit dem Schlüssel im Schloss rum. Na, ich habe gehört, bräuchten eigentlich selber einen. Also mal sagt, ach so, die, ja natürlich, klar. Ja, der ist mir kein Rätsel, ich bin ihm ein Rätsel, das ist ein Problem. Wie einer hinter der Theke. Ja, aber der Unterschied ist, er wird von der Kasse bezahlt, ich nicht. Das finde ich so gemein. Ja, ich werde von Erkin bezahlt. Ja, ich auch nicht. Ja. Ja. Ja. Na, ich würde jetzt einen Euro zahlen, sag ich mal. Ja, ah, naja, nee. So geldgierig bin ich dann doch nicht. Ich mache dir alles aus reinem Idealismus. Na okay, dann komme ich einfach so vorbei. Also ich mache eigentlich nichts aus reinem Idealismus. Aber das aus reinem Idealismus, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja. Doppelte Verneinung, ja. Werner. Was wäre, wenn ich meine Mutti mitbringe? Ja, wäre super. Das wäre 1A. Hm. Ja, vielleicht hat sie dann auch, dass ihr noch einen Kochgeschirr dabei habt, dass sie irgendwie so, dass sie so Suppe hat, dass wir zwischendurch was löffeln können, immer wenn Musik spielt. Verstehst du, wie so, wenn die Familie den Vater auf dem Feld besucht, der an der Ernte beschäftigt ist, und dann kommen Soni und Mutti und haben Suppe gekocht. Dann setzt man sich an den Feldrand, wischt sich den Schweiß von der Stirn und isst erstmal schöne Kartoffelsuppe. Verstehst du, so auf dem Level? Das ist hier richtig unmittelbares Arbeiten, wie man es heute irgendwie überhaupt ja nicht mehr kennt in Deutschland. Mhm. Spargel stechen. Ja. Ja? Meine Mutti hat früher Spargel gestochen und ich bin mit hingefahren. Mhm. Siehst du? Und dann haben wir uns immer, aber die durfte nicht weiter sagen, nee. Haben wir mal ein bisschen Spargel hinten in den Trabi drin. Super. Und dann gab's abends frische Spargelsuppe, war das Beste, was halten wir. Siehst du? Mit Mutti kann man Apotheken vor der Pferde vor Apotheken kotzen lassen und die dann noch klauen, oder? Mutti ist spitze. Mutti ist spitze, ja. Tschüss, Werner. Mach gut. So, was machen wir jetzt hier? Schöne Grüße an Fatih. Wir hören jetzt erstmal nochmal Musik. Die Großartige. Die Großartige. Lotte Lehmann singt einen Song, der mir sehr am Herzen liegt und eine tolle ist. Sie sagt ihn selber noch an. Tonight's music I have looked forward to especially. It is our second All Schubert program. The first song I will sing is called Gute Nacht, Good Night. It tells of a lover secretly passing the home of his faceless sweetheart. He writes on her door the words, good night, as a sign of parting. Gute Nacht, good night. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Die Fritz Disco ist wieder unterwegs und macht an diesem Freitag Station im Waschhaus Potsdam. An den Decks die Fritz DJs T-Bird, Branko Jet und Dissen. Die Fritz Disco im Waschhaus Potsdam. Freitag ab 22 Uhr. Aus dem Radio geholt und auf die Bühne gestellt von Fritz. Und das hört man.

Ist nicht so schwer zu erkennen, oder? White Stripes. Genau, weil vorhin gesagt wurde, live in Blackpool mit, Seven Nation Army. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, was spielen wir jetzt nächste Musik? Vielleicht Blood Brothers, die machen total Terror. Daniel Johnston, die neue von Contriver. Ja, spielen wir Contriver, oder? Aber andererseits könnten wir natürlich auch Ofenlied spielen oder könnten aber auch, komm, wir lassen uns erschießen, dann mal sehen. Naja, egal was, wir müssen jetzt aber erst noch weiter telefonieren zum Thema Sparsamkeit. Insbesondere würde ich mich darüber freuen, wenn hier unter dieser Telefonnummer... Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Sparschweine anriefen. Also Leute, die jetzt gewissermaßen tatsächlich da sparen, wo es irgendwie komplett blöde ist. An Zärtlichkeit, an Aufmerksamkeit für den Nächsten, an Konzentration, an weiß ich was. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, wer ist denn da? Ja, die Susi. Hallo, Susi. Ja, die Schachspielerin. Ach so, die Schachspielerin, genau, aus Prenzlau oder was das war, oder? Der Hausen. Oder der Spieler war ja aus. Was macht denn der Schachspieler? Na, hat sich da was Nettes angebandelt zwischen euch? Nee. Nee. Oh, warum denn nicht? Wäre doch aber auch schön gewesen. Na klar. Nee, der mietet gut soweit. Ja? Ja, dann bin ich da beruhigt. Wenn er demutet, dann ist das super, oder? Ja. Ja, Susi, was macht das Leben in, wie hieß das Hausen? Seehausen. Was macht denn Leben in Seehausen? Nein, Seehausen, ich weiß, Seehausen ist ja gar nicht schön, das ist ja viel zu langweilig hier, ne? Ja, ach, wieso denn? Eine Ferien, eine Schulferien, eine Woche in der Türkei geflogen. Ach, ehrlich? Ja, mit meinem Papa. Gut, wie alt warst du, Susi? 16? Nee. Sondern? Ich war 18, ich schreibe morgen noch eine Klausur auf Englisch und... Ja, ich bin jetzt noch wach, weil ich nicht einschlafen kann. Mein lieber Scholli, da dachtest du, rufst du mal hier an, um dich ein bisschen zu beruhigen. Aber du weißt, du wirst dich nicht beruhigen, sondern es ist wieder sehr aufregend, der Anruf. Und du kannst erst recht nicht einschlafen. Susi, ja. Du machst alles falsch in deinem Leben. Nein, mach ich nicht. Das ist schon die richtige Entscheidung. Ja, meinst du? Ja. Na gut, ich drücke dir die Daumen, dass es wirklich so ist. Susi! Ja, ich habe ja schon gehört, das Thema Sparen. Sparen, genau, aber Sparschwein eigentlich. Sparschwein, ja. Ja, also du müsstest dich jetzt hier quasi als Sparschwein outen, darstellen. Oh nee, das kann ich gar nicht. Warum denn nicht? Ich muss zugeben, dass ich total das Gegenteil von so einem Sparschwein bin, weil wenn ich sparen muss, dann kann ich ja das Leben nicht so genießen, wie ich will. Wenn ich mir jetzt was kaufen will, zum Beispiel, dann achte ich doch nicht darauf, ob ich was gespart habe oder nicht. Wenn ich das haben will, dann muss ich mir das kaufen, weißt du? Ja, das heißt, du sparst also praktisch überhaupt gar nicht. Nee, wenn ich hab, dann hab ich. Na, aber dann kann man mit dir jetzt irgendwie überhaupt nicht über Sparen reden. Naja, doch schon, im Prinzip schon. Denn manchmal dann. Naja, aber jedenfalls nicht über Sparschweinereien. Naja, doch, manchmal da gibt es halt auch so Tage, an denen du halt das Geld zusammenhalten musst, weil du dann für irgendwas anderes ausgeben willst. Da musst du ja dann halt schon sparen. Ja, aber das ist ja dann keine Sparschweinerei. Nicht? Nee. Doch. Nee. Susi? Ja? Komm, wir lassen uns erschießen. Wir kommen hier nicht weiter. Doch. Nö. Susi, ich red mal, ich sehe mal, also weil hier rufen lauter Sparschweine an. Echt? Naja, ein kleines Sparschwein bin ich ja auch. Ich bin bloß ein bisschen verschwenderisch. Und naja, ne? Ja, du bist alles ein bisschen... Ja. Ja. Susi, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich drück dir die Daumen für die Klausur morgen. Tschüss! Ach, Girls Talk, ist das toll! Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, hier ist Lenny. Hallo, Lenny. Wie geht's dir? Na ja, spitze, 1A, kannst du dir vorstellen? Ich sitze hier und muss arbeiten. Oh, ganz schlimme Sache. Wir ja, alle, super. Wir müssen doch alle arbeiten. Ja und? Und geht's einem dann gut? Nee. Na, mir auch. Ja, ja nicht, genau. Ja, aber du ich hab hier meinen Asbestanzug an, schwitze wie ein Irrer. Klumpige Handschuhe, dass ich nicht von dem glühenden Stahl vollgespritzt werde. und muss nebenbei noch die jungen Menschen unterhalten. Ja, aber weißt du, kurz mal, ich muss dir was erzählen. Na, erzähl mir mal was. Ja, weißt du, weil du regst dich hier auf. Ja. Und dann gibt es solche Leute. Die sind arbeitslos. Die rufen, nein. Die regen sich auch auf. Nein. Es gibt solche Leute, die versuchen, ab 10 Uhr bei dir durchzukommen. Ja. Das klappt aber irgendwie nicht. Und diese Leute müssen dann am nächsten Tag um 4:30 aufstehen. Und du riechst dich aus und stimmt. Du kannst ausschlafen. Wann hast du Mittagspause? Wann hast du Mittagspause morgen? Wann ich die nehme. Was? Wann ich die nehme. Ja, wann nimmst du die ungefähr? Um 12. Naja, da würde ich mich dann langsam aus dem Bette quälen. Wunderbar. Na gut, aber ich habe ja das. Aber ich würde dann an dich denken. Ja, gut, und gewissermaßen Kohlrouladenduft würde durch mein Schlafzimmer ziehen. Muss aber nicht machen, weil ich habe zurzeit noch, diese Woche habe ich Schule, da kann ich eine gute Stunde länger schlafen. Na, da bin ich doch beruhigt. Da geht's mir doch gut, dass du eine Stunde länger schlafen kannst. Ja, aber ich meine, ich lasse mir das nicht nehmen, bei dir anzurufen. Deshalb... Genau, siehst du, Lenny, kann ich jetzt aber ohne dafür. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal jetzt schneller. Ja, gut, aber du könntest... So, aber nein, bist du dann wenigstens ein Sparschwein, dass wir jetzt hier endlich mal zum Thema kommen? Das passiert ja sowieso überhaupt nicht mehr. Ja, nicht mehr. In den letzten 10 Jahren ist es ja nicht mehr passiert, dass ich ein Thema vorgegeben habe und dann sich einen Anrufer danach gerichtet hätte und dazu was zu sagen hätte. Ja, das kommt halt daher... Also liegt aber nicht an mir. Natürlich. Nein. An wem soll es sonst liegen? An den Anrufern. Ja, hallo? Du gibst die Themen vor. Ich gebe die Themen vor. Und aber keiner richtet sich danach. Das liegt doch nicht an mir. Das macht ja nichts. Natürlich, mir schon. Ja, Ausschweifungen machen doch nichts aus. Abschweifungen meinst du? Ja, meineswegen Ausschweifungen. Abschweifungen machen nichts an, heißt es dann. Wenn Ausschweifungen nichts einmachen, nicht einmachen. Ja. Einschweifungen. Siehst du? Jetzt krieg ich ja wieder meinen Stresshusten. Das macht ja nichts. Jetzt breche ich, naja, dir nicht, aber mir schon. Jetzt breche ich hier vielleicht gleich ohnmächtig im Studio zusammen. Und dann muss die RBB-Krankenschwester quasi kommen. Und mich gesund pflegen. Ja, ganz schlimm. Für mich ja, weil, kann ich ja nicht mehr reden. Ja, na, du kannst reden. Ich kann ja nicht mehr reden. Ja, aber das ist eigentlich ganz praktisch. Ich will ja nicht reden. So, jetzt rede mal, bitte. Sag doch mal. Ja, ich sag ja was. Bist du eigentlich ein Sparschwein? Fragezeichen. Ich hab da eben gesagt, ich rede nicht. Du hast gesagt, du redest. Schwupp, schon irgendwie, da gibt man mal die Verantwortung für 2 Minuten aus der Hand. Schon sind die 2 Minuten komplett in Arsch, völlig verballert, sinnlos. Die Weltgeschichte fährt drüber weg wie ein T-34. Und an diese 2 Minuten wird sich keiner erinnern. Das ist traurig. Es geht doch immer darum, die 2 Minuten so zu gestalten, dass alle sich dann wenigstens noch ein Jahr dran erinnern. Na gut, dann rede ich halt jetzt weiter. Na dann rede. Ja, also ich bin ja damals geboren worden. Toll, ein Spitzenanfang. 1A, damit hat ja jetzt keiner gerechnet, dass du irgendwann damals mal geboren wurdest. Richtig. Ja, und seitdem bin ich ja so ein richtiges Sparschwein, kann man ja mal so sagen. Spaßschwein? Spare. Mit Sparen. Von Sparen. Spar. Die Sparkasse. Ja. Und? Ja. Ja, aber. Und ja. Und seit. Ja, ich spare ja. immer wieder und spare ja. immer wieder. Und immer wenn ich aufs Konto gucke, oh, scheiße, ist ja schon wieder nichts drauf. Ja. Ja. Ja. Ja. Kann man so sagen, kann man auch anders definieren. Ja. Das ist jetzt aber nicht das, was ich mir unter Sparschweinerei vorstelle. Aber das wirst du auch schon geahnt haben. Ja, so ungefähr. Lenny. Mein lieber Scholli. Warum nennt man dich Sunnyboy? Warum nicht einfach Werner? Ja, weil ich nicht Werner heiße. Ja, aber Sunnyboy heißt ja auch nicht. Mhm. Da siehst du. Ja, ehe du mich jetzt rausschmeißt, würde ich dir nochmal einen schönen Valentinstag wünschen, weil der in 9 Minuten... Den feiere ich ja nicht. Ja, mach den. Weil der von der imperialistischen Blumenindustrie erfunden wurde. Und da weigere ich mich. Man kann ja andere Sachen schenken als Blumen. Ja, trotzdem. Man muss den Tag ignorieren. Das ist ganz wichtig. Wieso? Weil du keine Blumen schenken willst, oder was? So, jetzt werd mir mal hier nicht zu intim. Ich kann ja wohl wissen, warum du was gegen Blumen hast. Ich hab da ja nichts gegen Blumen. Aber gegen die Blumenindustrie. Gegen die Blumenindustrie, natürlich. Weil die arme, unschuldige Blumen total unter blumenunwürdigen Bedingungen total hochpeitschen. Na, du kannst ja auch. Und dann werden die ganz fies abgeschnitten. Man könnte ja auch. Und das tut den Blumen natürlich auch scheiße weh. Ja, gut, aber... Nur für die pseudo-liebenden Konsumenten. Ja. Schrecklich. Das muss doch kritisiert und angeprangert werden. Und wer soll das machen, wenn ich das nicht mache? Und ich bin wieder der Einzige und keiner versteht mich. Jetzt. Niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Ja, aber weißt du, das sagst du ja gar nicht. Das hast du ja zuerst mal gesagt, dass du dagegen bist. Und naja, aber das kann man sich da denken als intelligenter Mensch. Ja, stimmt, aber... Ja, aber es gibt ja keine mehr. Ich bin der Einzige, der sich dann denken muss. Ist ja nicht jeder so intelligent wie ich. Stimmt. Genau. Lenny, vielen Dank für deinen Anruf. Nee, noch eine Frage. Na los. Kannst du dieses Kuhglockenlied mal wieder spielen? Oh, ja. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Das Schimmern zweier Sterne in einem finsteren Gang erblickt man aus der Ferne, es wird mir Angst und Bang. Ich schleiche auf den Zehen heran bis an die Wand, wo unter herben Wehen ich meine Liebste fand. Thank you. Contriba war nicht. I Can Wait von dem neuen Album, das heißt Separate Chambers. Und wir telefonieren ja weiter zum, also haha, eigentlich, man könnte es ja auch als Frage formulieren, aber ich finde, dieser gedanklichen Anstrengung solltet ihr euch vielleicht selber unterziehen, muss ich ja nicht für euch machen. Irgendwie geht es jetzt gewissermaßen darum, dass es schön wäre, wenn heute hier unter dieser Telefonnummer quasi Sparschweine anriefen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und die Betonung liegt gewissermaßen auf Schwein und nicht auf Sparen. Ist es halbwegs klar? Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, ich bin Bianca. Hallo, Bianca. Ja, hi. Ja, Tag. Von was rufst du an, Bianca? Aus der Gemeinde Schönefeld. Aus der Gemeinde Schönefeld. Genau. Ja, wo ihr einen schönen Flughafen bald habt und dann fluchen könnt. Ja, genau, mit so super tollen Flugzeugen hier zum Schlafen abhalten. Super, Flugzeuge, genau, na das ist doch spitze. Ja. So, Bianca. Ja. Du würdest dich jetzt auch quasi als Sparschwein, was machst du, gehst du noch zur Schule? Nee, mit 21 da war nicht mehr, oder? Da müsstest du ewig sitzen geblieben sein. Bist du ewig sitzen geblieben, dass du mit 21 immer noch in der Schule bist? Bianca, nee. Das kann ich mir jetzt aber im besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Nee, aber ich mache eine schulische Ausbildung und bin deswegen immer noch in der Schule. Mein lieber Scholli, echt, was denn für eine Ausbildung? Na, zum Heilerziehungspfleger. Zum wozu? Zum Heilerziehungspfleger. Heil, heil, heil. Mann, ja, Mann, Mann, Mann. Soll ich dir mal sagen, was das ist, oder? Ja, sag mir mal, was das ist. Na, ganz früher hieß das Behindertenpflege, aber das ist ja politisch nicht mehr so korrekt. Und deswegen... Ach so, darum heißt es heute Heil. Na, ja, spitze, also, sag mal, diese politisch Korrekten, die sind aber auch nicht ganz sauber, oder? Naja. Die müssen sich auch mal Gedanken machen. Führerschein, Heil, Praktika. Ja, na super. Ja. Na gut, okay. Aber du bist ja tendenziell eher Antifa, nehme ich mal an. Ich bin tendenziell, Oder ja, bist du eher Fahr? Fahr? Nee, Fahr bist du nicht, oder? Du bist Antifa. Naja, ich bin schon dagegen, aber auch nicht so ganz krass, dass ich jetzt irgendwelche Autos kaufe. Ja, nee, so meine ich das ja nicht. Aber jetzt, wenn du die Wahl hast zwischen Fahr und Antifa, dann bist du eher Antifa. Na, oder bist du doch eher Fahr? Nee, um Gottes Willen. Gut, naja, ich frage ja nur. Nein. Nein, ja, dann ist ja gut, dachte ich mir doch. Ich glaub, das hört man doch irgendwie. Ich glaube aber, als Fahr kann man auch keinen Heilerziehungspfleger machen, oder? Das widerspricht sich irgendwie. Ist auch nicht. Wahrscheinlich gibt es sicher auch irgendwie behinderte Nazis. Die müssen auch gepflegt werden, oder? Das Hippokrates. Naja, natürlich. Ja, was will man da machen? Will man die jetzt liegen lassen, aber, oder was? Aber, nee. Aber guck mal, wenn ich Fahr bin, dann kümmere ich mich doch nicht um behinderte Menschen. Verstehst du? Ach so. Du musst immer die Antifa ist auch für die behinderten Fahrs zuständig, meinst du? Ja, ja wahrscheinlich, oder? Naja, ich denke mal. Aber ich wollte doch sagen, das ist echt so kompliziert, die Welt. Ja, so kompliziert. Ja, ich bin doch ein Sparschwein, wollte ich das sagen. Du bist ein Sparschwein. Ja, ja, also ich bin kein Sparschwein. Also ich habe keinen so, wo man jetzt... Nee, ja, aber du bist ein Sparschwein praktisch. Ja, ja, ich spare auch ganz viel so. Ach so, du sparst überhaupt einfach ganz viel. Naja, ich spare immer beim Sie, verstehst du? Woran, beim Sie? Beim Sie, ja. Ich muss du duzt alle. Ja, ich muss immer alle duzen. Ach so, auch die Chefs? Naja, die Chefs, naja... Ja, die nicht, da sparst du nicht, oder? Da bist du dann freigiebig mit deinem Sie. Naja, da bin ich ganz freigiebig. Nur auch, die, die es nicht einfordern können, quasi. Naja, weiß ich nicht. Also, ich muss das ja trennen, verstehst du? Was trennst du? Was musst du jetzt trennen? Ja. Privat und Beruf und so. Genau. Sind wir jetzt praktisch privat oder fühlst du dich jetzt voll auf Arbeit, weil du mit mir telefonierst? Na, danke. Voll privat. Also, na, dann ist gut. Ja, und deswegen privat sieht sich immer nicht, also grundsätzlich. Genau, nicht. Naja, aber selbst wenn du jetzt dienstlich wärst, könntest du mich ja auch duzen. Naja, nee, dann würde ich schon lieber mit Sie angesprochen werden. Ach so, na gut, Sie, Herr Kuttner. Ja. Aber nee, wenn ich jetzt Rückenschmerzen hätte, könnte ich auch zu dir kommen? Nee, ich bin kein Therapeut oder so. Ich bin mehr so wie ein Pfleger. Ach so. Ja, ein Pfleger bin ich. Aber vielleicht ein Pfleger bin ich. Aber wenn ich jetzt mal Pflege bräuchte? Na, dann könnte ich nicht zum Beispiel sehen, mal eine schöne Politur irgendwie? Mit ein bisschen Wachs noch drauf, oder was? Ja, so eine Körperhautpolitur, also wie früher Möbelpolitur. Gibt's sowas noch? Möbelpolitur? Ja, gibt's bestimmt. Oder? Also im weiten Sinne Möbelpflege. Und sowas muss es doch für Menschen auch hier. Menschenpflege, Menschenpolitur. Aber ohne Wachs, bitte. Ohne Wachs? Na, wobei ein bisschen Wachs würde mir nicht schaden wahrscheinlich. Meinst du? Naja, dann würde ich vielleicht noch wachsen. Naja, komm, mit Wachs wächst man doch nicht. Was? Also mit Wachs wächst man schon. Na, warum heißt es dann Wachs? Und warum, also Gips gibt's ja auch nur, weil es Gips heißt. Sonst gäb's Gips nicht. Aber so kann man sagen, Gips. Ja, Gips. Siehst du? Genau. Also da ist schon eine tiefe Weisheit in der Bedeutung der Worte beschlossen. Naja, aber ich Nomen est Omen. Und ja. Stell dir mal vor, Scheiße. Warum heißt denn Scheiße Scheiße? Weil sie total scheiße ist. Ja. Hast du dir das schon mal überlegt, siehst du? Ja, natürlich habe ich mir das überlegt. Nee, siehst du. Und darum wachsen. Wachsen. Der Gegenstand oder das Wort. So, jetzt kommen wir hier ganz toll, ganz tief in den sprachlichen ja, genau. Strukturalismus rein. Genau. Scheiße. Aber ist doch klar, oder? Was ist klar? Na, dass Scheiße Scheiße ist. Naja, weiß ich nicht. Wie war denn das? Hat dann irgendeiner gesagt, oh, ich hab jetzt ein Wort, das heißt Scheiße, ich muss mir nur noch versuchen, was so heißen soll? Oder hat einer dann das gesehen sofort und dachte, ich nenne jetzt Scheiße? War da und alle sagten, Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Na, das ist ja eine schöne Scheiße. So standen die dann wahrscheinlich alle drumherum und beratschlagten die ersten. Und die wussten alle, die waren wussten alle, das ist doch. Und der andere hat gesagt, nee, ist vielleicht Schokolade. Boah, haben die gesagt, Scheiße, was soll das denn? So, also war es, glaube ich, ziemlich klar. Gips. Gips. Da kannst du aber nichts gegen sagen. Natürlich, sonst würde ich ja nicht Scheiße heißen. Naja, dann waren sie sich irgendwann mal einig. Nee, sofort. Da waren die anderen, haben gesagt, ey, Schokoladenpudding. Ja, die waren aber schnell überzeugt, das kannst du dir vorstellen. Aber ich glaube, bei Gips und Gips, dann gibt es doch einen Unterschied. Nee, Gips. Na klar. Gips, natürlich. Willst du das in Abrede stellen? Nein, was? Naja, siehst du. Gibt's einen Unterschied? Zwischen Gips und Gips gibt's einen Unterschied? Na klar. Ja, auch den Gips, natürlich. Auch den Gips. Auch den Unterschied Gips. Naja. Aber was eben Gips betrifft, gibt's den Unterschied. Kann man den Unterschied auch gipsen? Nee, weil dann wäre kein Unterschied mehr. Naja, aber wie dann wird wahrscheinlich, dann wird nur noch ein Sheet. Und dann wird ist ihm scheiße. Verstehst du? Den Unterschied gipsen ist scheiße. Alter, schwupp, okay. Da, so hilft einem jetzt gewissermaßen die Sprache selbst weiter. Die nimmt dich jetzt gewissermaßen als Sprachbehinderte an die Hand und führt dich dahin, an die wirklichen Orte. Oh, ist das nett von die Sprache, der die ist so süß, oder? Ja, die ist so knuffig. Ja, die deutsche so Sprache. Aber auch die französische Sprache, die ist so charmant. Na, ich kann leider keine. Ja, ich auch nicht. Das Einzige kriegt man hin. Kitaba kann ich zum Beispiel. Nemme Kitaba. Und weißt aber, du, was das heißt? Ja, verrate ich jetzt aber nicht. Oder Sa Plan pour moi kann ich auch. Na gut, ich kann nicht ausrechnen, ich weiß nicht, was das heißt, aber von daher. Naja, mir geht's praktisch wie ein Flugzeug, heißt es eigentlich. So versuchen wir das immer eingeborene Franzosen zu übersetzen, aber ich misstraue denen ein bisschen. Ah, was macht das für einen Sinn? Die sagen immer, naja, hat was mit Drogen zu tun und mir geht's gut und mir ist alles egal, es ist mir alles Plan, also so. Aber ich misstraue denen. Diese Erklärungsversuche, die sind immer so ein bisschen unglaubwürdig. Aber ich hab's jetzt erstmal akzeptiert, mir geht's wie ein Flugzeug, sage ich jetzt. Ja, guck mal, ist doch auch voll logisch, wenn du so Plan, pour moi. Ja, plane. Kennst du aus dem Englischen? Plane, Flugzeug. Ja, plane. Plane, Flugzeug. Sa plane pour moi. Dieses Flugzeug ist für mich. Oder, naja, so, oder ich bin wie ein ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Aber irgendwie so soll, ist das angeblich. Ja, also haben verschiedene Leute gesagt, bei denen ich so tue, als ob ich ihnen vertrauen würde. Ah ja, der tust du aber auch nur so. Ja, weil ich dir nicht so richtig vertraue. Ey, Kuttner, vielleicht merken die das ja und verarschen dich deswegen, weil die merken, dass du nur so tust. Nur ich nicht. Aber wenn die das jetzt hören, dann fühlen die sich vielleicht wieder verarscht. Ganz schwierige Geschichte. Ja, Scheiße. Komplizierte Kiste. Wenn hinter fliegen nach. Ja, ja. Das ist, als wir in Waren gerade knapp. Der ist gut. Den kannte ich nicht. Siehst du? So. Ja, was denn? Wer kennst so du außerdem ein Wort mit elf Konsonanten hintereinander? Mit 11 Konsonanten hintereinander? Haha, ja. Das ist ganz schwierig. Oh, das ist ganz schwierig. Nee, so 12. Mit 12? Ja. Nee. Kenn ich nicht. Echt nicht? Na, was denn? Kennst du Borscht? Diese rote Beetesuppe, diese russisch-polnische? Ja, nee, das und aber wenn zum Beispiel Borscht wird schon geschrieben, R-S-C-H-T-S-C-H. Das sind schon mal 8 Konsonanten. R-S-C-H-T-S-C-H. Schon mal 8. Und wenn man jetzt überlegt, dass man jemand vielleicht Probleme mit Borscht hat, dann hätte der Borscht Schwierigkeiten. Und das wäre dann ein Wort mit 12 Konsonanten hintereinander. Und damit habe ich, glaube ich, den Rekord aufgestellt. Super. Das habe ich mir ausgedacht. Borscht-Schwierigkeiten. Den soll mal jemand übertreffen. Ja, das kannst du dir auch merken. Ja, das übertreffen. Gut. Also, dass ich dann das irgendwann übertreffe und dann irgendwann anrufe und sage, aber, ey, Kuttner, ich habe ihn mit 13. Genau, aber bei einer Sache sind wir uns sicher, gibt's, oder? Gibt's. So, du bist aber ein Sparschwein. Ich bin ein Sparschwein. In welcher Art denn? Am Sie sparst du. Ja, am Sie. Ja, und würdest, aber manchmal bist du vielleicht doch verschwenderisch und siehst dann Leute, die du eigentlich duzen würdest? Irgendwann muss man doch mal ein bisschen verschwenden. Naja, also das mache ich nur so, wenn ich weiß, dass ich das muss. Verstehst du? aber nie so aus freien Stücken, dass du mal richtig sagst, ey, heute gebe ich mal einen Sie aus, heute meine Saalrunde. Ja, hey, doch, Sie also da, doch, so, ja? Ja, klar, ich ist kann auch super, total, oder? Siehst du, wenn ich so ein bisschen gespart habe für eine Zeit lang. So ja, wenn du genug, wenn sich die Sies bei dir angehäuft haben, oder? Dann kann ich auch richtig dann die Sies rauskloppen. Ja, super. Also bin ich auch richtig gut drin manchmal. Na, das finde ich doch sehr schön. Also glauben Sie mir jetzt, wa? Ja, glaube ich, natürlich. Also habe ich jetzt mal, war gerade spendabel, jetzt habe ich gerade einen Sie quasi so an Sie weitergegeben. Naja, das denke ich doch auch. Ja. Mensch, das war da jetzt aber mal echt ein Sie, dass man praktisch seine Freude dran haben kann, ja, oder? Ja, deswegen. Oder? Nur für Sie. Ja. Also das hat mich jetzt gerade, glaube ich, fast in den Ruin, aber das war jetzt ganz speziell. Also wirklich mit ganz viel Freude gegeben so. Ja, ehrlich? Ja, mit ganz viel Freude habe ich mich jetzt in Ruin gestürzt. Mensch. Ich muss viel duzen, aber ich mache es nicht. Na, danke ich Ihnen noch herzlich. Ach, bitteschön. Tschüssikowski, tschö mit Öl, ciao, hi. Bye, see bye. Later, see you later, Agitator. Agitator? Tschüss. Ja, macht ja dann mein Detail keinen Sinn mehr, Kuttner. Oh. Na, es gibt doch hier See you later, Alligator und dann After a while, Crocodile. Aber wenn du Agitator sagst, dann macht der zweite Teil keinen Sinn mehr. Naja, After a while. Na, da muss man sich einen anderen Reim ausdenken. Dann mach dir mal Gedanken ein bisschen. Ich meine, Bosch-Schwierigkeiten fallen ja auch nicht vom Himmel. Agitator, Ventilator oder so. Ja, aber Ventilator doch nicht, sondern Crocodile. Warum nicht? Nee, See you later, Ventilator? Naja. Ah, super. Scheiße, in der Lampenschale schafft gedämpftes Licht im Saale. Tschüss. Tschüss, guten Abend. Algebra. Ja, was? Was hat denn die zu bedeuten? Ach, wie schön ist der Föhn. Antwort. Die Algebra ist Musik. Ach so. Allerdings. Und zwar für jedes Instrument. Alles, was dem menschlichen Auge sichtbar oder unsichtbar ist, kann mittels feingebildetem Menschensinn, gutem Willen, Fleiß und vorhandenem, geeignetem Material in Musikliedertext verwandelt werden, und zwar vom kleinsten bis zum größten Gegenstand oder Nichtgegenstand. Der Dichter reimt den Text in Strophen, Tonsetzer setzt den Ton. Beim Liebchen möchte ich einmal schlafen, nun geht es flugs davon. Und kommt der Böse mit den Schofen, so ist nur schuld der Sohn. Der Gute fürchtet sich vor Strophen und auch vor Spott und Hohn. Drum geht er auch davon. London war nicht die Kuhglockenband von 1971, Mississippi Queen heißt der Song. Und wir kommen jetzt zum Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Wo bist du, mein Kotelein? Ich suche dich, vermisse dich. Ich respektier nur dich, mein Kotelein, ich liebe dich. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hey, hallo, guten Tag, ich bin's, Wolle. Du sag mal, ich muss dir mitteilen, ich habe letzte Woche, habe ich irgendwie am Dienstag, also vor einer Woche, deine Sendung leider nicht mitschneiden können, beziehungsweise nicht mal hören können, weil ich habe da irgendwie meine Arbeitsstelle hingeschmissen, aber nicht, weil ich jetzt faul geworden bin, sondern weil der Chef, oder weil eine Chefin mir ständig in die Kiste gefahren ist. Jedenfalls habe ich gesagt, passt mal auf, ihr habt da eure Papiere, ihr könnt mich mal LMA und so weiter. Aber ich habe mir jetzt gerade was durch den Kopf, was ich mir immer so, wenn ich so, ich gucke ja gerne Phoenix, die Sender. Also Phoenix ist ein Fernsehprogramm, das sind so historische Debatten. Und da habe ich gedacht, Mensch, waren das damals dufte Zeiten, als wir noch einen Bundeskanzler hatten, der Helmut Schmidt hieß, ja? Herrlich und Kutti, kannst du mal in deiner Sendung was über Sterben und Tod darüber reden? Ja, hallo, hier ist wieder mal der Thomas unterwegs mit seinem Truck. Ja, ich wollte Ihnen Alex mal einen Tipp geben. Die Kuhglocke kriegt er auch hin mit dem Kochtopf. Groß genug ist. Wenn die Tonhöhe ein bisschen höher sein soll, dann kann er da ein bisschen Wasser drin machen, dann wird das höher. Hast du eigentlich Angst vor Sterben oder vor dem Tod? Ich habe ja einen guten Spruch. Es ist unser Irrtum, dass wir den Tod in der Zukunft erwarten. Er ist zum großen Teil schon vorüber. Was von unserem Leben hinter uns liegt, hat der Tod. Ja, und dann wollte ich noch einen Aufruf starten, wieder mal. Ich will wieder mal einen Song suchen, und zwar geht es mehr in eine Richtung, na klar, weiß ich nicht. Das ist so ein Ruhelied, das Sprechgesang. Da quatscht so ein älterer Herr mit einer ruhigen Stimme. Haufen Lebensweisheiten von sich. Vor kurzem, das ist schon eine Weile her, hat ein USA-Kapitalist mal gesagt, was viele dieser Leute denken, aber nur die wenigsten sagen. Der hat schlicht und einfach gesagt, der Frieden droht auszubrechen. Damit hat doch der den ganzen Kapitalismus offengelegt als mindestens 100 Seiten von Marx, Engels oder einem Kapitalismuskritiker. Der Frieden droht auszubrechen. Na, wenn der nicht ein Feind aller Völker ist, dann weiß ich nicht, wer des Volkes Feind ist. Von, ich glaube, der Heinz heißt der, der auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Also ich würde mir ja nicht so genau in der Hose scheißen, wegen dem ganzen Klimawandel. Hört mal auf Greenpeace, macht man vernünftige Politik. Unter Depressionen ich leide und auch allein. Und doch wie eine Viehherde auf der Weide und alle mir ein Rezept reichen, leise. Und da steht Scheiße. Und außerdem, wir leben in einer Endzeit, Jesus Christus kommt bald und das war alles Pasta, das war alles Bohne. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Lassen Sie nun einem von der Gesellschaft ausgestoßenen User interaktiver Rollen spielen. Hi, mein Name ist Raff Raff und ich trage nun ein Lied vor, mit dem ich meine vielen Krankheiten zum Ausdruck bringen will. Ich habe eine katastrophale Muskelzucken. Ich habe eine schwere Dachschaden. Ich leide an chronischer Achsjucken. Ich habe eine Überdosis von Bio-Nahrung zu mir genommen. Ich habe einen langen Bandwurm. Ich stehe auf Männer ab 50. Jetzt muss ich wieder zu meiner PvP an meinen Computer. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich empfinde ein allgemeines Unvorsein. Ich leide eine Schlaflosigkeit. Der Kopf ist mir schwer. Ich habe Kopfschmerzen. Mir wird übel. Es ekelt mich. Ich habe Schulterfrost. Ich habe Fieber. Ich habe Magenschmerzen. Ich leide ein Leibschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide ein Verstopfen. Ich habe Halsweh. Ich habe mich erkältet. Ich bin heiser. Ich leide ein Rheumatismus. Spielen wir jetzt nicht aus. Eine Single, die ich von Wolle geschenkt bekommen habe. Epidemia, Voice Bacteria von 1980. Raff Raff, wunderbar nachgemacht. Wir telefonieren weiter hier. Alle Sparschweine können anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, wer ist denn da? Ich bin Jenny. Oh, wer? Jenny. Wer? Gottner. Clemmy? Jenny. J-E-N-N-Y. Gut, J-E-N-N-Y. Schreib ich mir sofort auf. Gut. Jenny. Mann. Geil. Sag mal, fühlst du dich nicht verarscht, wenn ich Jenny sage statt Jenny? Meine Oma sagt das seit 24 Jahren. Ich bin abgehärtet. Ach so, ne, okay. Ich bin ja ungefähr in deren Alter, in ihrem Alter. Darf ich auch Jenny sagen, oder? Ja, du darfst. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen immer Job statt Job oder Journalisten. Ja, oder ich gehe einen Steak essen. Oder so. Stimmt, warum meint man dich Sunny Boy? Warum nicht einfach Werner? Geht ja auch so, oder? Ja, genau, so. Jenny! Ich nenn, wie du willst. Von wo aus rufst du denn an? Schöneberg. Und warum bist du 24? Weil ich 82 geboren wurde. Und ach so, stimmt. Walpurgisnacht. Das ist echt ein guter Grund. Was ist denn da bei Walpurgisnacht? Werden da die Hexen geboren oder was ist denn da? Geboren? Hexentanz. Hexentanz? Ja, auf dem Walpurgisberg. Oh, und da bist du deiner Mutti unten quasi rausgeflutscht, weil die so rum... Dann war deine Mutter eine Hexe. Na, meine Mom sagt, sie hat mich im Galopp verloren. Aber sagt man nicht immer, der Esel hat sich im Galopp verloren? Von anderen? Sie ist aber eine edle Stute. Eine edle Stute. Aber vielleicht ist sie auch nur eine Fregatte. Manchmal, aber... Womit man Frauen so vergleicht, womit vergleicht man noch? Stute, Fregatte, Matrone? Was ist eine Matrone? Weiß ich auch nicht. Aber Matrone ist ja, Fregatte ist ja ein Schiff quasi, wa? Ja. Mensch, Jenny! Gott, na! Ja, das ist aber schön, dass du hier mal anrufst. Ah, ich hab's endlich geschafft. Was meinst du, wie verkabelt ich hier sitze? Boah, ehrlich? Vierfinger-Tastensystem. Machen die bei dir quasi gerade so ein Magnetresonanztomographie, um zu sehen, wie sich dein Hirn darauf reagiert? Nein. Weil du so verkabelt bist. Ich bin nicht vorbereitet. Wieso bist du so verkabelt? Naja, Handys, Festnetz, Telefone, alles am Start. Ich hatte heute das Ziel, heute komme ich durch, ich versuch's. Boah. Ja, ey, und Baby, du hast es geschafft? Ja. Ich bin drin sozusagen. Genau. Voll Boris Becker-mäßig. Was machen wir jetzt? Also, wenn du jetzt schon mal drin bist, komm doch mal rein. Genau. Ah, nee, bist ja schon. Du bist ein Sparschwein. Ja. Ehrlich, du rufst jetzt gewissermaßen auch in vollem Ernste an. Ja, natürlich. Und verantwortungsbewusst, weil du weißt, es geht immer um dir in der Sendung um irgendwas. Ich hatte ja genug Zeit, mir Gedanken zu machen. Super. Nope. Damit bist du aber eine totale Ausnahmegestalt. Ich weiß. Ja, nee, also nicht mit der Zeit haben, sondern mit dem Gedanken machen. Gibt ja viele junge Menschen, die hätten die Zeit, sich Gedanken zu machen, machen die sich aber nicht. Du hast die Zeit gehabt und hast dir Gedanken gemacht. Ja. Spitze, Jenny. Danke, danke. Ich bin voll auf deiner Seite. Ich stehe auch oft du alleine da. Damit steht man extrem alleine da, oder? Ja. Wenn man einsam sein will, muss man sich nur Gedanken machen. Das stimmt. Oder? Ja. Manchmal auch ganz unterhaltsam. Manchmal sind Ojans unterhaltsam, manchmal sind Ojans schön. Ach, Jenny. Na? Wir sind quasi Geschwister im Geiste. Ja, das habe ich schon lange gefühlt. Ehrlich? Ich aber auch. Darum höre ich dir immer zu. Ach so. Also fast immer, ne? Ja, wenn ich danke. Halt zu Hause bin. Ja, Wo bist du sonst, wenn du mal nicht zu Hause bist? Warum bist du dann immer so unterwegs? Na, bist du dann immer Party? Ne? Ziele? Ja. Was denn für welche? Na, zum Beispiel Ausbildung. Machst du so ein Abendabitur auf der Abendschule? Nee, Schauspielschule. Schauspielschule? Ja. Willst du mal Schauspielerin werden? Ja, also ich will auf die Bühne und... Mein lieber Scholli, wo denn? Bei der Busch oder UDK? Wo lernst du das? Bei einer privaten. Bei einer privaten? Ach so. Ja. Ist das besser? So wie privat hast. Ich habe einer vorgesprochen, hab den Wort dann angenommen und hab im Nachhinein gemerkt, dass ich verdammt Glück hatte. Ach so, und wie lange machst du das schon? Also im Sommer bin ich fertig. Und dann? Ja, dann leg ich los. Echt? Am Montag kommt die feste Zahnspange raus, da mache ich Fotos und dann sind sie mehr zu bremsen. Ach so, bis jetzt hast du nur Zahnspange drin gehabt? Ja. Ach so, aber vielleicht kann man damit auch ein besonders bezauberndes Gretchen spielen mit Zahnspange, oder? Hm. Mein liebes Fräulein, darf ich's wagen, Arm und Delight ihn anzutragen? Sie haben so eine schöne Zahnspange. Blink, blink, blink. Na, das ist ja super. Naja. Naja, klingt das ein bisschen wie... Ja, waren die Rollenangebote relativ begrenzt, was 24-jährige Mädchen mit Spange angeht. Ehrlich? Ja. Frechheit, warum denn bitte? Keine Ahnung, die Welt ist noch nicht so weit. Ja, verstehe ich aber ja nicht. Findest du das eigentlich cool mit Spange? Oh, stört mich nicht weiter, außer beim Essen. Also, ja, mein Essen. Und das ist dann natürlich für die Figur ganz gut, wa? Wenn es dich beim Essen stört. Naja, da ja, so muss man nicht so drauf. Ach so, nee? Nee, ich esse ja nun nicht weniger, aber. Nur langsamer. Aber auch das ist doch schon mal ganz schön. Ja. So, du altes Sparschwein, Jenny, erzähl doch mal. Und zwar, ich bin ein Sparschwein, weil ich muss halt, ne? Hab keine Kohle und deshalb friere ich mir den Hintern in der Küche ab. Ach so, echt? Ja. Und heiz halt nur beschränkt. Naja, da hast du doch aber diesen Winter Glück, oder? Also eigentlich bist du jetzt wahrscheinlich auch Fan von Klimakatastrophe. Nee, eigentlich nicht. Da würde ich eigentlich lieber doch ein bisschen mehr frieren und so. Ich habe ja noch eine Ausweichmöglichkeit, wo ich eine Wohnung mit Heizung habe. Ach so. Ja, so ein kleines Ding, hackischer Markt. Ein junger Faust quasi. Wie jetzt? Naja, oder nee, was denn? Na, ich dachte jetzt so quasi halb, was man früher Verlobter gesagt hätte oder Verlobter in Spe oder zukünftiger Ex-Macker. Nee, einfach eine Wohnmöglichkeit. Welche so ein Art kleines, denn? Naja, warum wohnst du denn da nicht immer, wenn da warm ist? Weil es so ein scheiß Loch ist eigentlich, Entschuldigung. Ach so. Es ist so eine Dienstwohnung, die eigentlich für Bedienstete damals war, Hackische Höfe. Ja. Und das heißt, es ist ein langer Schlauch und am Ende des einen Schlauches, also am einen Ende des Schlauches, ist ein Fenster. Und das heißt, letzten Winter hatte ich tierisch Schimmel in der ganzen Wohnung. Ach so. Und jetzt die andere Wohnung ist jetzt aber eben so, wie man sich das quasi von Schauspielern erwartet. Ein schön ausgebauter Dachboden, in dem du dir aber deinen Arsch abfrierst. Ja, so ungefähr, genau. Ehrlich? Eins weiter drunter. Hinterhof, ganz hinten rum. Ja. Ominöse Leute. Wieso ominöse Leute? Na, ich denke mal so. 2-3 Illegale sind schon dabei. Ach so, das ist doch super. Aber ganz nette, also. Na, dann ist doch toll, oder? Ja, kannst machen, was du willst. Also lieber nette Illegale als bekloppte Legale. Das stimmt. Kein Stress, können so viel Musik machen, wie wir wollen. Und Krach und so. Ja, super. Ich kann das richtig ausleben. Und ich du bist jetzt aber schön üben. Praktisch aus der Not heraus Sparschwein und frierst darum. Ganz genau. Weil du das ganze Geld in die Schule und in die Spange gesteckt hast. Ja. Und aber jetzt noch für die Fotos sparen musst. Ja, da hoffe ich ja immer so auf. Oh Scheiße, die bringen ja überhaupt ja nichts, oder? Ja, Fotos, Bewerbung, bringt das was? Na, ich hoffe mal. Kennst du jeder, der wegen Foto angenommen wurde? Na, bei uns läuft es halt so, ne? Über Ehrlich? Die Oberfläche erstmal. Aha. Also na ja, ich gut. Ja nur ein Zettelchen hinschreibe mit einem wunderschönen Text und so. Ja, und stimmt, Foto soll schon sein, aber. Den schmeißen sie mit Foto weg, oder? Was sie sonst ohne Foto wegschmeißen würden. Nö, also ich verlange schon, dass die Dinger mir wieder zurückgeschickt werden. Oh, meinst du, machen die auch? Wenn ich jetzt Ärger. Naja, gut, okay, ich drück dir die Daumen. Oder ich drück denen die Daumen, weil die haben ja den Ärger. Das stimmt. Außerdem, also, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, hinlatschen und so. Und ich hoffe, dass auch musikmäßig so ein bisschen mit was läuft. Augenblinkern, was heißt musikmäßig? Machst du Musik? Ja. Was denn? Also ich singe und ich schreibe die Texte und ich habe einen ganz lieben, netten... Akkordeon, ach so. Und aber so punkmäßig? Nee. Nee. Ja, so Chanson? Ja. Naja, allerdings. Ja, muss es ja auch geben. Ja, muss es auch geben. Ist ja, oder? Gerade auf der Überholspur Deutsch, also. Ja. Na, schick mir doch mal was. Ja. Wenn es mir nicht fällt, könnte ich es ja vielleicht im Radioschiff spielen. Ja, kannst du mir da nochmal irgendwie. Na, weiß ich auch nicht, hier schreibst du einfach Fritz Ruf Potsdam, das kommt schon an. RBB. Ah, cool, okay. Marlene Dietrich 439 Potsdam. 14439. Ich bin ja total vorbereitet. Stift und Zettel alles parat. Genau. Kein Problem. So funktioniert es. Dann wird es schon irgendwann. Das kommt dann schon an. Ja. Und wie sind Uni so genau, wenn ich krieg's im Telefonbuch oder im Internet oder weiß ich was? Ja, ich sag jetzt, wenn ich jetzt will, dann steht er vor der Tür. Ui, ui, ui, ui, ui. Ganz genau. Genau, so sieht es aus. Wille, Wille. Jenny, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, cool, dass ich durchgekommen bin. Schöne Nacht noch. Bis denn, ne? Tschüss. Algebra. Algebra, du bist Wonne. Algebra, du bist Hass. Und ob ich dir entronne, zu sinken in das Fass, wollt ich dich noch umschlingen, zu finden meine Ruh. Du sollst mich nicht schwingen, den Schweizer Bergen zu. Algebra, du bist Liebe, Algebra, du bist Glück, du offerierst die Hiebe, dem der an dir frück. Wenn deine Kinder lallen, dort oben auf der Fluh, mach nicht zu viel Schneeballen und lege dich zur Ruh. Algebra, du bist Musik, Algebra, du bist Gott, und geht es heute lusig, so mach mich nicht zum Spott. Wenn alle Hunde rennen in tiefe Nacht hinein, fühlst du doch nicht das Brennen, im Grabe ruht der Hain. Algebra Gix, Algebra, Algebra, du bist Licht, und Itze sind schon zwei da, doch du verstehst sie nicht. Leb wohl in deinen Gauen, bei Tanz um kühlem Wein, den Tod sollst du beschauen, ich bleibe doch der Hain. Algebra Wix den Vater, er ist ja doch verirrt, durch Zerren und Geschnatter, wenn Gott beständig hirrt. Lass deine Horn erschallen im schneebedeckten Wald und zupf mir nicht am Kallen, denn Frühling wird es bald. Algebra, nun ist Sommer, Algebra, du bist krank. Ich heiße Hinterpommer, drum sende ich den Schwank. Voll Wunden, Schmerz und Hiebe, auf hartem Krankenbett, ist Gott ja voller Triebe, drum wird er heut nicht fett. Algebra, Donnerrollen durch Gottes weite Welt, dein Schatz in Außernollen hat heute gar kein Geld. Reit du auf einem Esel, das Füllen ist ja mein, wir haben's keine Schäsel für liebe Kinderlein. Einigkeit und Recht. Sözleri bağrım yanıyor, vurulmuş gibi vay ay canım yanıyor. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das Radiospiel ist eine ziemlich persönliche Sache. Man ruft an, spielt mit und gewinnt oder verliert einfach. So ganz für sich allein. Ab kommenden Montag wird sich das ändern. Fritz. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radiospiel, bei dem alle gewinnen oder keiner. 10 Runden an 10 Tagen. Und nur, wenn jeder einzelne Mitspieler gewinnt, gewinnen alle. Jeder einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro von Nike Town in der Tauentzienstraße Berlin. Aber wenn nur einer verliert, gewinnt keiner. Und das Spiel ist im Eimer. Und dann geht's wieder von vorne los. So lange, bis alle gewinnen. Mehr Infos, fritz.de. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel. Bei dem alle gewinnen oder keiner. Ab kommenden Montag, immer um 7.20 Uhr. Natürlich auf Fritz. Und das hört man. 0 36. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die Bundesregierung hat die erste Einigung bei den Verhandlungen mit Nordkorea über das umstrittene Atomprogramm begrüßt. Außenminister Steinmeier sagte, er hoffe, dass die Einigung ein Schritt zu mehr Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sei. Das Abkommen war in Peking unterzeichnet worden. Es sieht die Lieferung von 1 Million Tonnen Heizöl an Nordkorea vor, wenn die Regierung in Pyongyang unter anderem ihren Hauptatomreaktor stilllegt. Zudem so wollen die USA und Nordkorea direkte Gespräche aufnehmen. NATO-Oberbefehlshaber Craddock hat seine Forderung nach mehr Soldaten für Afghanistan bekräftigt und an die Solidarität der Mitgliedstaaten appelliert. Der Mangel an Truppen gefährde das Leben der Soldaten vor Ort. Das sagte der US-General im NATO-Hauptquartier in Belgien. In Kanada hat der Verteidigungsausschuss des Senats gestern einen Abzug der kanadischen Soldaten aus Afghanistan gefordert, falls die NATO-Verbündeten ihre Truppen nicht verstärken. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu heimlichen Vaterschaftstests hat die Bundesregierung eine baldige Neuregelung angekündigt. Innerhalb der nächsten 4 Wochen werde man einen Entwurf vorlegen, sagte Justizministerin Zypries. Heimliche Vaterschaftstests dürfen nach der Entscheidung aus Karlsruhe weiterhin nicht vor Gericht verwendet werden. Zugleich forderten die Richter den Gesetzgeber auf, das Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung bis spätestens 2008 zu vereinfachen. Zum Sport. Alba Berlin ist im Achtelfinale des Julep Cups ausgeschieden. Die Berliner verloren auch das Rückspiel bei Real Madrid mit 57:73 und verpassten somit die Revanche für die 65:74 Niederlage vor 2 Wochen. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers 6:3 gewonnen. Wetter. Heute Nacht ist es wolkig und es gibt noch etwas Regen. Die Temperaturen kühlen ab auf 5 bis 2 Grad. Am Tag ändert sich wenig, es bleibt unbeständig, aber auch mild bei 5 bis 9 Grad. Verkehr. A24 Berliner Ring Richtung Schwerin zwischen Dreieck Wittstock-Dosser und Parchim ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Das gleiche gilt für die A24 Berliner Ring Richtung Pritzweig zwischen Dreieck Havelland und Herzsprung. B107 Pritzweig Richtung Gentin zwischen Pritzweig und Mesendorf ist die Bundesstraße wegen Bergungsarbeiten noch immer gesperrt. B158 Berlin-Marzahn, die Märkische Allee ist in Richtung Angermünde zwischen Meroer Allee und Wuhletalstraße gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Und noch eine Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin-Neukölln. Die Saalestraße ist zwischen Karl-Marx-Straße und Sonnenallee in beiden Richtungen gesperrt. Da gab es einen Unfall. Sonst überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Umherwandernde Dilettanten, Klaviervirtuosen, Orchester, Gesellschaftsmusiken, der Wanderer auf der Straße, der Organist und sämtliche Schulen, von der Gaumschule bis zur Hochschule, kurz, alle halten die Algebra, eine alte, aber ruhmvolle Erfindung der maurischen Völker, in hohen Ehren. Wie manches schöne, herz- und sinnerhebende Lied erschallte schon seit alten Zeiten, aus den Kehlen wohlgeübter Sängerscharen, Gesangsvereine jeglicher Art, die Jugend in ihren Schulzimmern, der Arbeiter auf dem Felde, der Senne auf hoher Alp, und erst vor wenig Tagen hörte ich hoch aus der Atmosphäre den lustigsten Jodler aus der Gondel eines Luftballons erschallen. Fürwahr, alles lustig und guter Dinge. Aber auch am Krankenbett schwer leidender oder sterbender Menschenkinder wird leise, sanft und immer leise ein tröstend Lied gesungen. Wie oft wird ein Sünder, der seinem Mitmenschen bei der Arbeit, im Haus oder auf der Straße begegnet, durch leise Töne seines Gegenübers gewarnt. Was jedoch selten seinen gewünschten Anklang findet. Und stumpfsinnig, scheu, ja oft noch mit spottender Gebärde, lässt euch der Hirte fallen zu Flitter, Gift und Hohn. Erschrecken heißt, ich sah den Geist, doch nicht auf rechten Wegen. Und wenn er beißt, ei nun das weißt, verlierst du Gottes Segen. Und nun, liebe Mitmenschen, die Stimme Gottes ist Menschenstimme und heißt Algebra. Algebra ist Musik und Gesang. Diese Gottesgaben zu fördern, zu verstärken und zu veredeln, sei stets und alle Zeit euer innigstes Bestreben. Dies walte Gott. Manual. Summertime Blues. Oh, oh, oh. Auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, machen wir jetzt hier alle auf einmal abfertigen, oder? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So, da hat ja aber schon einer resigniert. Wer seid denn ihr? Ich bin Mario aus Jungenburg. Mario und wer noch? Theo. Theo. Ja, aus Neubrandenburg. Ja, schön. Und ihr seid Benedikt Sparschweine. Ja. Na denn, ja, da haben wir hier schöne Gelegenheit, ein Sparschwein-Konkurrenz zu entfachen, oder? Theo, ja. Dann fang du mal an. Deine größte Sparschweinerei. Bei der du sicher sein kannst, dass du damit Mario, der den echten abgefeimten Sparschwein ist, übertrumpfst. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen, weil es einfach zu teuer ist. Wie alt bist du? 18. Also ich bin schon 2000 Kilometer und noch länger mit dem Reisebus oder zu Fuß. Auto. Ach so, echt? Wohin denn? Ah, Alicante ist im Südwesten Spaniens, also... Mit deinen Eltern? Nee, das war nicht mit meinen Eltern, das war mit Kumpels so auf ein jungsozialistisches Feldtreffen. Mit jungen Sozialisten bist du aber Alicante ist so 2000 Kilometer weg? Ja, länger. Hallo? Echt? Ja. Da bist du mit denen? Und warum? Ja, nur weil ihr zwischendurch Quatsch machen und unterwegs trinken wolltet und rauchen und das im Flugzeug nicht konnt, oder? Nee, also Flugzeug, das wäre nur 2 Stunden gewesen. Aber sondern aus Geiz? Wir sind 26, ja, Geiz auf jeden Fall. Also, nee, aus Umweltbewusstsein, oder? Ja, also... Klingt jetzt so. Geiz eher, weil... Muss man auch so sehen, also auf irgendeiner bestimmten Strecke ist das nachher ziemlich gleich so mit Fliegen und Busfahren, aber war schon ziemlich wichtig, also... Aber war schon eher Umweltbewusstsein. So Mario, jetzt aber du mal, als altes Sparschwein. Ich bin sparsam mit guten Taten. wäre denn heute wieder eine Gelegenheit gewesen, bei der du eine gute Tat hättest vollbringen können, die du dann aus Sparsamkeitsgründen nicht vollbracht hast? Na, heute nicht. Aber? Das letzte Mal? Das letzte Mal war, wo der Kumpel gesagt hat, jetzt ist Schluss mit der Alten und was sagst du dazu und Zeugs. Da sag ich, nee, ich sag dazu nicht mehr. Ich kann ihm ja nicht gut zureden. Mensch, da findest du eine andere und... Das wäre aber die gute Tat gewesen. Was? Das wäre die gute Tat gewesen. Ihm zureden. Na klar, weil das ja eine blöde Kuh ist. Letztendlich. Und das hast du aber nicht gemacht. Aber doch nicht aus Sparsamkeit, oder? Natürlich, da kennst du gar nicht den Spruch, Tier, tue niemandem etwas Gutes und dir wird nichts Schlechtes widerfahren? Nee. Ja, so und so dreht sich doch immer alles um. Mario, was sagt der junge Sozialist? Sind die sich wieder einig? Nee, Theo, was sagt der junge Sozialist dazu? Tu nichts Gutes und dir wird nichts Schlechtes widerfahren. Oh nee, muss man was Gutes tun. Also, weiß ich nicht. Also Mario, du merkst, die jungen Sozialisten hast du nicht auf deiner Seite. Der ist einfach zu jung, der wird das schon noch merken. Die guten Taten kommen immer negativ zurück. Nee. Nee, sagt er. Nee, also gut, kann er ja sagen, habe ich ja mit 20 auch so gesehen. Wann gab's denn da bei dir den Dreh? Wo du gemerkt hast, lieber böse sein. Also mit 25. Und bist du manchmal auch richtig böse? Also außer, dass man so böse ist wegen irgendwas, sondern böse? Dass du zum Beispiel kleinen Kindern, wenn die Eltern nicht gucken, zum Beispiel einen Fußtritt gibst. Und dann aber so zur Seite, ne? Nee. Oder dass du Omas die Tasche runterreißt und wegläufst schnell. Auch nicht? Auch nicht. Nee, natürlich nicht. Das ist favorisiert. Tue Böses und dir geht's gut. Kennst du den Spruch? Ja, das ist die Umkehrung. Das mache ich natürlich nicht. Machst du nicht? Ich halte mich neben dir. Ist ja nur, das Thema ist doch Sparsamkeit. Ja. Ist ja nicht mit dem großzügig, wo muss man großzügig mit sein und so weiter. Du befleißigst dich gewissermaßen. Man muss vorsichtig sein mit allen guten Taten, die man verrichtet. Du befleißigst dich schweizerischer gute Taten, Neutralität quasi. Sozusagen. Weil du Angst hast, dass die gute Tat auf dich böse zurückfallen könnte. So sieht's aus, ja, ja. Während der junge Sozialist die Hoffnung hat, dass die gute Tat gut auf ihn zurückfällt. Gut auf ihn zurückfällt, ja. Ist jetzt schon mal passiert, Theo? Ja, auf jeden Fall. Naja, also ich bin es gewohnt, dass ich halt im Kreis von bestimmten Leuten halt auch mal einfach davon profitiere, dass Leute solidarisch sind. Da wird gesagt, Mensch, du bist halt Schüler, du verdienst nichts, ich gebe dir jetzt ein Bier aus. Bin ich mal woanders, da hat dann vielleicht jemand anderes. Ist echt eine gute Tat. Ist jetzt vielleicht jemand anderes und hat keinen Tabak, kein Problem. Ja. Kann er sich ohne Zigarette drehen oder hat kein Bier gerade. Mario, was sagst du dazu? Habe ich gestern Sternburg aufgegeben. Trinken alleine macht ja keinen Spaß. Trinken alleine macht keinen Spaß. Aber das ist ja nicht das ganze Leben. Sicherlich ist es so. Kommt drauf an. Ja, kommt drauf an. Kann schon das ganze Leben sein, oder? Wenn man es drauf anlegt. Könnte schon, na klar. Ja. Ja. Aber dir jetzt auch nicht so massiv. Nee. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Theo, bei dir aber hoffentlich auch nicht. Ja. Darunter würde jetzt die sozialistische Sache doch arg leiden, wenn ihr da immer besoffen seid. Ja, wir sind nicht besoffen. Nee? Jo, dann bin ich beruhigt. Irgendwie, ich habe Eindruck, ist schon ein bisschen spät. Wir kommen hier irgendwie nicht mehr so richtig produktiv voran, oder? Oder? Ah. Aber Wilf, ich weiß der ja, gute Wille ist doch da. Guter Rat ist teuer und ihr seid natürlich Sparschweine. Aber ja, kennst du überhaupt den Witz, wo der russische Soldat mit dem Fahrrad zurückkommt in die Sowjetunion, was er sich in Deutschland gekauft hat? Nee. Und da wird er gefragt, was hast du denn dafür bezahlt? Naja, 600 D-Mark war ja. Mann, ja. 600 D-Mark für ein Fahrrad? Bist du verrückt? Nein, in Deutschland gibt's Sprichwort. Guter Rat ist teuer. Geht ja noch weiter. Ach so, gut, dann bin ich erleichtert. Ist doch ja nicht der Ach so, okay, ja, na, den Eindruck hatte ich allerdings auch. Ein paar Tage später wird ihm das Rad geklaut. Und dann wird er gefragt, Mensch, warum machst du denn nicht? Willst du das Rad nicht suchen? Nee, in Deutschland gibt's noch ein anderes Sprichwort. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich glaube, mit dieser irgendwie jetzt auch Weisheitsverschwendung fast, die jetzt gewissermaßen dem inneren Thema der Sendung von Sparschweinereien widerspricht, können wir, glaube ich, einander gute Nacht wünschen, oder? Alles klar. Okay. Bis nächstes Mal. Ja, wollen wir mal hoffen, dass der schlechte Witz gut auf dich zurückfällt, Mario. Ja. Tschüss, Theo. Tschüss. So, hier, wir sagen auch nochmal Tschüss, oder, Herzchen? Hallo. Ach, hallo, kleinen Moment. Ja. Moment. Ja, ich wollte ja praktisch nur Tschüss sagen. Ja, das ist lieb von dir. Ich habe jetzt hier so ewig in der Warteschleife gehabt. Ja, ach, kann man jetzt aber, weil die Sendung jetzt praktisch wie zu Ende ist eigentlich. Ja, stimmt, jetzt wo ich auf die Uhr gucke. Mensch, ich höre dich das erste Mal jetzt seit 4 Jahren über den Livestream. Da bin ich so begeistert gewesen. Boah. Dass ich dachte, ich muss dich Was heißt anrufen. Denn das erste Mal seit 4 Jahren? Ich bin in Hamburg und ich habe jetzt erst eine Flatrate und dann kann man erst, ne? Und vorher? Berlin. Ach so. Damals live im Radio, aber jetzt halt das erste Mal über die moderne Technik. Ach, ist das schön. Und da dachte ich, muss ich doch wenigstens mal Hallo sagen und sagen, ich bin ein Sparschwein. Gut, na dann sag doch auch Hallo und wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön, wünsche ich dir okay, auch. Okay, tschüss. Schubert kommt gleich. Ich musste bloß noch mal ein bisschen Krach machen mit dem Black Eyes. jetzt aber tschüss, das war Black Keys, Black Ice und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Schöne Nacht noch, bleibt schön am Radio, kuschelt euch ein und hört mal ein bisschen Nightfly. Tschüssi, tschüssi, tschüssi, tschüss. Thank you.